Als Carola 32 Minuten gegangen war, hatte sie den ganzen Ort durchlaufen. Nach Osten und Westen, nach Norden und Süden. Und sie stand an der Kreuzung der Hauptstraße und der Washington Avenue und verzweifelte. Die Hauptstraße mit ihren zweigeschossigen Backsteinläden, mit ihren eineinhalbstöckigen Holzwohnhäusern, ihren schmutzigen Flächen zwischen den Wegen, ihrem Durcheinander von Fords und Holzkarren war zu dürftig, um sie zu fesseln. Die breiten, geraden, reizlosen Straßen schlugen auf beiden Seiten Kerben in die umliegende Prärie. Sie nahm die Leere und die Weite des Landes in sich auf. Das Skelett der eisernen Windmühle auf der ein paar Häuserblocks entfernten Farm am Nordende der Hauptstraße glich den Rippen einer toten Kuh. Sie dachte an die Zeit des bevorstehenden nördlichen Winters, wenn die ungeschützten Häuser sich zusammenkauerten vor dem Wüten der Stürme, die von der wilden Einöde herüberrasten. Sie waren so winzig und schwach, die kleinen braunen Häuser. Sie waren Schuppen für Sperlinge, nicht Häuser für lebhafte, lachende Menschen. Sie sagte sich, dass das Laub unten an der Straße eine Pracht sei. Die Ahornbäume orangefarben, die Eichen in der kräftigen Tönung der Himbeere. Und die Rasenflächen waren mit Liebe angelegt. Aber der Eindruck wollte nicht standhalten. Bestenfalls glichen die Bäume einem ausgehauenen Wäldchen. Es gab keinen Park, die Augen auszuruhen. Und da nicht Gopher Prairie, sondern Wakeman die Kreisstadt war, gab es auch kein Gerichtsgebäude mit dazugehörenden Anlagen. Sie starrte auf die fliegenbefleckten Fenster des anspruchsvollsten Gebäudes im Umkreis. Es war zugleich der einzige Platz, der Fremde ansprach und ihre Meinung über den Reiz und Wohlstand Gopher Prairies bestimmte. Das Minimashie-Haus. Ein großer, armseliger, etwas schäbiger Bau, drei Stockwerke in gelb gestreiftem Holz, die Ecken mit Platten aus sandfarbenem Fichtenholz verkleidet, die Steinbelag vortäuschen sollten. Im Hotelbüro konnte sie ein Stück rohen, unsauberen Fußboden, eine Reihe gebrechlicher Stühle mit Messingspucknäpfen dazwischen und ein Schreibpult mit Anzeigen in Perlschrift unter der glasgedeckten Rückseite sehen. Der Speiseraum dahinter war ein Dschungel aus besudelter Tischwäsche und Ketchupflaschen. Sie schaute nicht länger auf das Minimashie-Haus. Ein Mann in manschettenlosen Hemdsärmeln mit rosa Ärmelhaltern, zwar mit Leinenkragen, aber ohne Schlips, trottete gähnend den Weg von Dave Dyers Drugstore zu dem Hotel hinüber. Er lehnte sich gegen die Wand, kratzte sich eine Weile, seufzte und schwätzte verdrießlich mit einem in seinem Stuhl mehr hängenden als sitzenden Mann. Ein Fuhrwerk, das den langen grünen Kasten mit großen Rollen Stacheldraht zum Einzäunen beladen hatte, quietschte die Straße entlang. Das Gegenstück dazu war ein Ford. Er krachte, als würde er auseinanderfallen, erholte sich aber und ratterte fort. Aus dem griechischen Süßwarenladen drang das Gewimmer des Erdnussrösters und der ölige Geruch der Nüsse. Sonst waren keine Lebenszeichen zu vernehmen. Sie wollte rennen, flüchten vor der einschnürenden Prärie. Sie brauchte die Sicherheit einer großen Stadt. Ihr Traum, eine wunderschöne Stadt zu schaffen, war lächerlich. Jeder dieser schmutzigen Mauern entströmte ein widerwärtiger Geist, den sie nie besiegen können würde. Sie schleppte sich die eine Straßenseite hinauf, die andere hinunter und starrte in die Querstraßen. Es war eine private Hauptstraßenbesichtigung. Innerhalb von 10 Minuten hatte sie nicht nur den Mittelpunkt eines Ortes, genannt Gopher Prairie, sondern zugleich 10.000 Städtchen von Albany bis San Diego gesehen. Dyer's Drugstore. Ein Eckhaus aus regelmäßigen, unwirklichen Blöcken künstlicher Steine. Im Innern des Ladens ein schmieriger Sodabrunnen aus Marmor mit einer elektrischen Lampe und einem Mosaikschirm in Rot, Grün und geronnenem Gelb. Darüber Bündel von Zahnbürsten und Kämmen und Rasierseifenpackungen. Regale voller Seifenkartons, Nasenringen, Blumensamen und Patentmedizin in gelben Packungen, Geheimmittel gegen Schwindsucht, gegen Frauenbeschwerden, die üblichen Mixturen aus Opium und Alkohol. Das alles in dem Laden, in den ihr Mann die Patienten schickte, um die Rezepte ausführen zu lassen. An einem Fenster des Hochparterres prangte auf schwarzem Grund das Schild E.P. Kennicott, praktischer Arzt und Chirurg. Ein kleines Holzkino hieß »Der Rosenknospen-Filmpalast«. Bilder kündigten einen Film mit dem Titel »Nichts als Liebe« an. Der Krämerladen von Howland & Gould. Im Schaufenster schwarze, überreife Bananen und Lattich, auf dem eine Katze schlief. Regale, beschlagen mit rotem Krepppapier, das schon verschossen, zerrissen und vollständig befleckt war. An der Wand zum Hochparterre waren die Schilder der Hausbewohner angeschlagen. Die Knights of Pythias, die Maccabees, die Woodmen, die Masons. Dale and Olsons Fleischmarkt, ein einziger Blutdunst. Ein Juwelierladen mit zinnschimmernden Damenarmbanduhren. An der Vorderseite auf dem Türbalken eine sehr große hölzerne Uhr, die nicht ging. Ein fliegenumschwirrtes Lokal mit einem goldglänzenden, emaillierten Whisky-Schild auf seiner Straßenfront. Andere Lokale weiter unten an der Straße, aus ihnen drang der Gestank schalen Biers heraus, das Stimmengewirr in Pidgin-Deutsch, das Gegröle schmutziger Lieder, lasterhaft, armselig, ohne Unternehmungsgeist und albern. Die Annehmlichkeiten eines Goldgräberlagers ohne seine Lebenskraft. Vor den Lokalen saßen die Farmerfrauen auf den Fuhrwerken und warteten, dass ihre Männer betrunken und für den Heimweg bereit würden. Ein Tabakladen, das Rauchhaus genannt, voller junger Männer, die um Zigaretten würfelten. Haufenweise Magazine und Bilder blöder, fetter Huren in gestreiften Badeanzügen. Ein Kleiderladen mit einer Auslage von ochsenblutgetönten, derben Sportschuhen. Kleider, die abgetragen und glanzlos aussahen, obwohl sie noch neu waren, nachlässig auf Schaufensterpuppen drapiert, die angemalten Leichen glichen. Der Bonton-Laden von Haydock und Simmons, das größte Geschäft am Ort. Die Vorderseite des Erdgeschosses ganz aus Glas, die Scheiben an den Rändern hübsch mit Messing eingefasst. Das erste Stockwerk aus freundlich gemusterten Steinen. Ein Schaufenster mit vorzüglicher Herrenkleidung, dazwischen gestreut Halstücher mit Blumenstickerei, malvenfarbene Maßliebchen auf safrangelbem Grund. Neuheiten und ein offenkundiger Sinn für Nettigkeit und Bedienung. Haydock und Simmons. Haydock. Sie hatte einen Haydock am Bahnhof kennengelernt. Harry Haydock. Ein rühriger 35er. Er erschien ihr großartig und fast wie ein Heiliger. Sein Laden war sauber. Axel Agus, Gemischtwarenhandlung, häufig besucht von skandinavischen Farmern. In dem schummerigen Fensterraum Stapel billiger Futterstoffe, Segeltuchschuhe, bestimmt für Frauen mit geschwollenen Knöcheln, eine Baumwolldecke, eine massive Bratpfanne, die auf einer sonnenverschossenen Kunstseidenbluse ruhte. Sam Clarks Eisenwarenhandlung, der Eindruck freien metallischen Unternehmungsgeistes, Gewehre und Butterfässer und Tonnen voller Nägel und gediegen schimmernde Schlechtermesser. Chester Dashaways Einrichtungshaus. Eine Ausstellung schwerer Eichen, Schaukelstühle mit Ledersitzen, verschlafen in einer dunklen Reihe. Billys Esslokal. Dicke, henkellose Tassen auf dem feuchten, mit Wachstuch bezogenen Ladentisch, Zwiebelgeruch und der Dunst heißen Fetts. Am Eingang ein junger Mann, der hörbar an einem Zahnstocher saugte. Das Lagerhaus der Sahne- und Kartoffelaufkäufer. Der saure Molkereigeruch. Die Ford-Garage und die Buick-Garage, zweckdienliche, einstöckige Backstein- und Zementgebäude, lagen sich gegenüber. Alte und neue Wagen auf ölgeschwärzten Standplätzen, das Dröhnen einer Motorprüfung, ein Lärm, der auf die Nerven ging. Ungestüme junge Leute in khakifarbenen Kombinationen. die tatenreichsten und belebtesten Plätze der Stadt. Ein großes Geschäft für landwirtschaftliche Geräte, eine eindrucksvolle Barrikade grüner und goldfarbener Räder, Stiele und seltsamer Sitze, die zu Maschinen gehörten, von denen Caroline nichts verstand, Kartoffelpflanzer, Dungstreuer, Silageschneider, Scheibenecken, Brachflüge. Ein Futterladen, seine Fenster undurchsichtig geworden vom Kleiestaub, auf seinem Dach die Reklame für eine Patentmedizin. Ihre Kunsthandlung, Propagandist Mary Ellen Wilkes, Christian Science Bücherei, Eintritt täglich frei. Ein rührendes Bemühen um Schönheit. Eine Hütte mit einem Raum aus Brettern, die unlängst mit rauem Verputz überdeckt wurden. Ein Schaufenster mit einem peinlichen Reichtum an Missgriffen, Vasen, die als Baumstumpfimitationen begannen und in tropfenförmige Vergoldungen ausliefen. Ein Aluminium-Aschenbecher mit der Aufschrift »Grüße aus Gopher Prairie«, ein Christian Science Magazin, eine vorgezeichnete Kissenplatte, Motiv, breites Band um zarten Mohn gewunden, das benötigte Quantum Stickseide lag oben auf. Ein Blick ins Ladeninnere, schlechte Drucke, schlechte und gute Gemälde, Regale mit Schallplatten, Filme, hölzernes Spielzeug und inmitten davon eine bekümmerte kleine Frau in einem gepolsterten Schaukelstuhl. Ein Friseurladen mit Billardzimmer. Ein Mann in Hemdsärmeln, vermutlich Del Snefflin, der Inhaber, rasierte einen Mann mit einem großen Adamsapfel. Ned Hicks, Schneiderladen in einer Seitenstraße der Hauptstraße, ein einstöckiges Haus. Eine Modezeichnung warb mit menschlichen Vogelscheuchen in Kleidern. In einer anderen Seitenstraße die katholische Kirche. Ein roher, roter Backsteinbau mit einer gelb gestrichenen Tür. Die Post, nur eine Zwischenwand aus Glas und Messing, trennte sie von dem hinteren, stockigen Raum, der einmal ein Laden gewesen sein musste. Ein schwankendes Schreibpult lehnte an der Wand, schwarz, zerkratzt und mit öffentlichen Bekanntmachungen und Rekrutierungsplakaten der Armee beklebt. Das dumpfige Schulhaus aus gelbem Backstein in schmuddeliger Umgebung. Die Staatsbank, putzverkleidetes Holz. Pharma Nationalbank, ein ionischer Marmortempel. Sauber, hervorragend, einzig. Ein Messingschild, Ezra Stowbody, Präsident. Eine Menge ähnlicher Läden und Niederlassungen. Hinter ihnen und zwischen ihnen die Wohnhäuser. Bescheidene Hütten oder große, behäbige, feste, uninteressante Manifestationen des Wohlstandes. In der ganzen Stadt nicht ein Bauwerk, außer dem ionischen Bankhaus, an dem Carolas Augen gefallen fanden. Nicht ein Dutzend Gebäude, die darauf hinwiesen, dass die Einwohner während der 50 Jahre, die Gopher Prairie bestand, gelernt hätten, ihre Heimat abwechslungsreich oder attraktiv zu gestalten. Es war nicht nur die schonungslose, nicht zu rechtfertigende Hässlichkeit und die steife Gradheit, die sie niederdrückte, es war die Planlosigkeit, der unglaubliche Zustand der Häuser, ihre verblichenen, unfreundlichen Farben. Die Straße war ein Wirrwarr von Licht- und Telefonmasten, Benzinpumpen für Autos und Warenständen. Jeder Mann hatte mit der kühnsten Missachtung alles Vorhergehenden gebaut. Zwischen einem breiten Häuserblock, zweistöckiger Backsteinläden auf der einen Seite und den Ziegelsteingaragen auf der anderen Seite hatte sich eine einfache Hütte zu einem Putzmacherladen entwickelt. An den weißen Tempel der Pharmabank lehnte sich ein Krämerladen aus schreiend gelben Ziegeln. Ein Geschäftshaus hatte ein Gesims aus zusammengestoppeltem, verzinkten Eisenblech. Das Haus daneben krönten Zinnen und Pyramiden aus Ziegeln und rotem Sandstein. Sie entfloh der Hauptstraße und lief nach Hause. Es würde ihr nichts ausgemacht haben, beharrte sie, wenn die Leute nett gewesen wären. Sie hatte einen jungen Mann gesehen, der vor einem Laden herumlungerte, in der schmutzigen Hand die Leine einer Markise, einen anderen Mann mittleren Alters, der eine Art hatte, Frauen anzustarren, als ob er zu lange und zu prosaisch verheiratet sei, einen alten Farmer, solide, gesund, aber nicht sauber, sein Gesicht glich einer frisch gegrabenen Kartoffel. Keiner von ihnen hatte sich während der letzten 3 Tage rasiert. Wenn sie schon hier draußen in der Prärie keine Schatzkästchen bauen können, so gibt es doch sicher nichts, was sie am Kauf eines Rasierapparats hindern kann, ereiferte sie sich. Sie focht gegen sich selbst. Ich muss Unrecht haben. Die Leute leben hier. Es kann nicht so hässlich sein, wie ich es sehe. Ich muss Unrecht haben. Aber ich kann es nicht ändern. Ich kann nicht damit zurechtkommen. Sie kam nach Hause, zu ernsthaft gequält, um sich in schlechter Laune abreagieren zu können. Kennicott erwartete sie und rief: »Warst spazieren? Gefällt dir die Stadt? Herrliche Rasenflächen und Bäume, ja?« Da konnte sie mit einer ihr neuen, selbstsicheren Reife sagen: »Sie ist sehr interessant.« Als der erste zögernde Novemberschnee heruntergekommen war und die kahlen Schollen der gepflügten Felder zugedeckt hatte, als in der Heizung, die das Heiligtum jedes Gopher Prairie Heims ist, das erste kleine Feuer brannte, begann Carola von dem Haus Besitz zu ergreifen. Sie entfernte die Wohnzimmermöbel, den goldenen Eichentisch mit Messingknöpfen, die verbrauchten Brokatstühle, das Bild »Der Arzt«. Sie fuhr nach Minneapolis und suchte die Geschäfte und die kleinen Läden in der 10. Straße ab, die der Keramik und edlen Dingen geweiht sind. Sie musste ihre Schätze verladen lassen, aber am liebsten hätte sie sie in ihren Armen heimgebracht. Zimmerleute hatten die Trennungswand zwischen dem vorderen und dem hinteren Wohnzimmer entfernt, es in einen langen Raum verwandelt. Die Ausstattung war in viel Gelb und leuchtendem Blau gehalten. Ein japanisches Obi mit Goldstickerei auf steifem, ultramarinblauem Gewebe, das sie an die maisgelbe Wand hing. Ein Ruhebett mit saphirblauen Kissen und Goldborten. Stühle, die in Gopher Prairie frivol wirkten. Sie versteckte die heilige Familienfotografie im Esszimmer und ersetzte das Wandtischchen, auf dem sie gestanden hatte, durch ein viereckiges kleines Schränkchen, auf das sie einen niedrigen blauen Krug zwischen 2 gelbe Kerzen stellte. Kennicott war gegen einen Kamin. »In ein paar Jahren haben wir sowieso ein neues Haus.« Sie schmückte nur einen Raum. Den Rest, meinte Kennicott, solle sie lieber verschieben, bis er einmal alle neuen schöbe. Der braune Hauswürfel war aufgeweckt und lebendig gemacht worden. Er schien in Bewegung zu sein. Er begrüßte sie, wenn sie vom Einkaufen zurückkam. Er verlor seine modrige Ausdruckslosigkeit. Das entscheidende Urteil waren Kennicotts Worte. »Na, weiß Gott, ich hatte zuerst Angst, dass die neue Kiste nicht so behaglich sein würde, aber ich muss sagen, der Divan, oder wie du es nennst, ist viel besser als das versessene alte Sofa, das wir gehabt haben. Und wenn ich mir so alles ansehe, also ich glaube wirklich, es ist wert, was es gekostet hat.« Alles in der Stadt zeigte Interesse für die Neueinrichtung. Die Zimmerleute und Maler, die nicht selbst dabei zu tun hatten, gingen über den Rasen, sahen durch die Fenster hinein und riefen: »Großartig, sieht fein aus.« Dave Dyer in dem Drugstore, Harry Haydock und Raimi Wutherspoon im Bon Ton wiederholten tagtäglich: »Wie geht die Arbeit vorwärts? Das Haus soll ja richtig klassisch werden.« Sogar Frau Bogart interessierte sich. Frau Bogart wohnte auf der anderen Seite des Gässchens, an dem die Hinterfront von Carolas Haus lag. Sie war Witwe, prominente Baptistin und ein guter Einfluss. Sie hatte 3 Söhne unter so viel Schmerzen zu christlichen Gentlemen aufgezogen, dass einer Mixer in Omaha, einer griechisch Professor und einer Cyrus N. Bogart, ein Junge von 14 Jahren, der noch zu Hause lebte, das unverschämteste Mitglied der frechsten Lausbubenbande in Gopher Prairie geworden war. Carola hatte beobachtet, dass Frau Bogart das Haus von ihrem Seitenfenster aus im Auge behielt. Die Kennicotts und Frau Bogart bewegten sich nicht in den gleichen Kreisen, was in Gopher Prairie eben dasselbe bedeutet wie in der Fifth Avenue und in Mayfair. Aber die gute Witwe machte einen Besuch. Sie keuchte herein, reichte Carola eine breiige Hand, seufzte warf einen scharfen Blick auf Carolas Fesseln, als diese die Beine übereinander legte, seufzte wieder, musterte die neuen blauen Stühle, lächelte mit einem schüchtern seufzenden Ton und ließ sich vernehmen. »Ich wollte Sie schon so lange besuchen, meine Liebe. Sie wissen ja, wir sind Nachbarn, aber ich dachte, ich will warten, bis Sie eingerichtet sind. Sie müssen auch mal rüberspringen und mich besuchen. Wie viel hat der große Stuhl dort gekostet?« $77. »Sie... Christi Barmherzigkeit. Naja, ich glaube schon, dass das ganz recht ist für Leute, die sich's leisten können. Obwohl ich mir manchmal denke, natürlich, wie unser Pastor einmal in der Baptistenkirche gesagt hat, übrigens, wir haben Sie dort noch nicht gesehen und natürlich, Ihr Mann ist als Baptist aufgewachsen und ich hoffe, er wird nicht abtrünnig werden. Natürlich wissen wir alle, dass es nichts gibt, keine Begabung und kein Gold und kein Nichts, das Demut und innere Gnade ersetzen kann. Und man kann von der anglikanisch-protestantischen Kirche sagen, was man will. Aber natürlich gibt's keine Kirche, die mehr Geschichte hat und treuer die Grundsätze des Christentums gewahrt hat als die Baptistenkirche. Und in welcher Kirche sind Sie aufgewachsen? Wieso? Ich bin als Mädchen in Mankato in die Kongregationalistenkirche gegangen, aber mein College war universalistisch. Also... Aber in der Bibel heißt es natürlich, steht's in der Bibel, wenigstens habe ich es in der Kirche gehört und kein Mensch bestreitet es, es gehört sich für die kleine Frau, dass sie den Glauben ihres Mannes annimmt. Wir hoffen also alle, dass wir sie in der Baptistenkirche sehen werden. Und was ich sagen wollte, ich meine natürlich ebenso wie Reverend Citterell, dass das Unglück unserer Nation heute der Mangel an Glauben ist. Es gehen so wenige Leute in die Kirche und am Sonntag fahren sie Auto und weiß der Himmel, was sie sonst noch machen. Aber trotzdem glaube ich, dass das größte Unglück diese schreckliche Geldverschwendung ist, wo die Leute glauben, sie müssen Badewannen und Telefon im Haus haben. Ich habe gehört, dass sie die alten Möbel billig verkauft haben. Ja. Also, natürlich wissen sie selber, was sie zu tun haben, aber ich muss doch dran denken, wie Wills Ma noch hier war und ihm die Wirtschaft geführt hat. Die hat mich oft besucht, sehr oft. Also für die waren die Möbel gut genug, aber naja, ich darf nicht brummen. Ich wollte Ihnen nur sagen, wenn Sie merken, dass Sie mit den unruhigen jungen Leuten wie den Haydocks und den Dyers nicht auskommen können und der Himmel allein weiß, wie viel Geld Juanita Haydock in einem Jahr verjubelt, ja, also dann wird's Ihnen vielleicht lieb sein, wenn Sie wissen, dass das dumme alte Tantchen Bogart immer da drüben ist und weiß der Himmel, ein wuchtiger Seufzer, ich hoffe sehr, Sie und Ihr Mann werden keine Sorgen haben mit Krankheit und Zank und Geld herausschmeißen und den ganzen Sachen, mit denen so viele junge Ehepaare zu tun haben. Und aber ich muss jetzt wieder weg, meine Liebe. Es ist mir so ein Vergnügen gewesen. Und kommen Sie ganz einfach mal rüber zu mir, wenn Sie wollen. Ich hoffe, Will ist gesund. Mir ist vorgekommen, als ob er ein ganz klein wenig spitzig aussieht. 20 Minuten später ächzte Frau Bogert endgültig zur Vordertür hinaus. Carola lief ins Wohnzimmer zurück und riss die Fenster auf. »Das Frauenzimmer hat übel riechende Fingerabdrücke in der Luft zurückgelassen«, sagte sie. Carola war verschwenderisch. Aber sie versuchte wenigstens nicht, sich von aller Schuld freizumachen und jammerte nicht. »Ich weiß, ich bin schrecklich verschwenderisch, aber ich kann anscheinend nicht anders.« Kennicott hatte nie daran gedacht, ihr Haushaltsgeld zu geben. Seine Mutter hatte nie welches gehabt. Als geldverdienende Junggesellin hatte Carola seinerzeit ihren Kolleginnen in der Bibliothek erklärt, wenn sie einmal verheiratet wäre, würde sie sich ein Haushaltsgeld aussetzen lassen, geschäftsmännisch und modern sein. Aber es wäre zu mühsam gewesen, Kennicotts freundlicher Verbohrtheit auseinanderzusetzen, dass sie praktische Haushälterin ebenso sei wie muntere Spielkameradin. Sie kaufte sich ein Haushaltungsbuch und machte sich ein Budget, das so exakt war, wie eben von einem Budget erwartet werden kann, wenn kein Budget da ist. Im ersten Monat war es ein Flitterwochenscherz, auf nette Weise zu betteln, zu gestehen, »Ich habe keinen Cent im Haus, Liebe«, und sich sagen zu lassen, »Du bist ein verschwenderisches kleines Kaninchen.« Doch das Haushaltungsbuch ließ sie erkennen, wie unzuverlässig ihre Finanzgebarung war. Sie dachte darüber nach. Ab und zu empörte es sie, dass sie ihn immer um Geld für das Essen bitten sollte, das sie für ihn kaufte. Sie ertappte sich dabei, dass sie Kritik übte an seiner Überzeugung. Die spaßhafte Bemerkung, er wolle sie vor dem Armenhaus bewahren, sei einmal als bewundernswerter Witz akzeptiert und müsse sein tägliches Bonmot bleiben. Es war widerwärtig, ihm auf die Straße nachlaufen zu müssen, weil sie vergessen hatte, beim Frühstück um Geld zu bitten. Doch sie dachte, sie dürfe ihn nicht in seinen Gefühlen verletzen. Er liebte es, der große Herr zu sein, der Geschenke machte. Sie versuchte, die Häufigkeit dieser Bitten einzuschränken und wollte sich Konten eröffnen und ihm die Rechnungen zuschicken lassen. Sie hatte gefunden, dass Waren wie Zucker und Mehl am billigsten in Axel Egges ländlichem Laden zu kaufen waren. Sie sagte freundlich zu Axel, »Ich glaube, es wäre besser für mich, wenn Sie mir ein Konto eröffnen würden.« »Ich verkaufe nur gegen bar«, knurrte Axel. Sie fuhr auf, »Wissen Sie, wer ich bin?« »Ja, freilich weiß ich das. Der Doktor ist mir gut dafür, aber das ist ganz einfach eine Regel, die ich mir gemacht habe. Ich habe niedrige Preise, ich verkaufe gegen bar.« Sie starrte ihm in das rote, unbewegte Gesicht. Ihre Finger verspürten den würdelosen Wunsch, ihn zu schlagen. Doch ihre Vernunft stimmte ihm zu. »Sie haben ganz recht, Sie sollten Ihre Regel nicht für mich durchbrechen.« Ihr Zorn war nicht verloren. Er wandte sich gegen ihren Mann. Sie musste sofort 10 Pfund Zucker haben, hatte aber kein Geld. Sie rannte die Stufen zu Kennicotts Büro hinauf. An der Tür war ein Zettel, der ein Kopfschmerzmittel empfahl und verkündete, »Der Arzt ist nicht da, kommt zurück um...« Selbstverständlich, die leere Stelle war nicht ausgefüllt. Sie stampfte mit dem Fuß auf. Sie lief hinunter zur Apotheke. Will's Club. Als sie hineinkam, hörte sie Frau Dyer sagen, »Dave, ich muss etwas Geld haben.« Carola sah, dass ihr Gatte und 2 andere Männer da waren, dass alle belustigt zuhörten. Dave Dyer schnauzte, »Wie viel willst du haben? Ist 1 Dollar genug?« »Nein, das reicht nicht. Ich muss Wäsche für die Kinder kaufen.« »Na du lieber Gott im Himmel, die haben doch jetzt schon so viel, dass der Schrank voll ist. Wie ich das letzte Mal meine Jagdstiefel gesucht habe, waren sie überhaupt nicht zu finden.« »Das ist mir ganz egal, sie sind ganz zerlumpt. Du musst mir 10 Dollar geben.« Carola merkte, dass Frau Dyer diese Erniedrigung gewohnt war. Sie merkte, dass die Männer, insbesondere Dave, das Ganze für einen ausgezeichneten Spaß hielten. Sie wartete. Sie wusste, was kommen würde. Es kam. Dave belferte, »Wo sind die 10 Dollar, die ich dir voriges Jahr gegeben habe?« sah die anderen Männer an und wartete darauf, dass sie lachten. Und sie lachten. Kalt und still ging Carola auf Kennicott zu und sagte im Kommandoton, »Ich muss dich oben sprechen.« »Wieso? Ist was los?« »Ja.« Er stapfte ihr nach, die Treppen hinauf in sein verschlossenes Büro. Bevor er eine Frage herausbringen konnte, erklärte sie, »Gestern habe ich vor einer Kneipe gehört, wie eine Farmersfrau ihren Mann um 1/4 Dollar gebeten hat, um Spielzeug für das Kind zu kaufen. Er hat ihn ihr nicht gegeben. Eben jetzt habe ich mit ansehen müssen, wie Frau Dyer dieselbe Demütigung erleben musste. Und ich bin in der gleichen Lage. Ich muss dich um Geld bitten, täglich.« »Mir ist eben erklärt worden, dass ich nicht einmal Zucker bekommen kann, weil ich kein Geld habe, um dafür zu bezahlen.« »Wer hat das gesagt? Bei Gott, ich bring jeden...« »Unsinn, es war nicht seine Schuld, es war deine und meine. Jetzt bitte ich dich inständig, mir Geld zu geben, damit ich für dich etwas zum Essen kaufen kann. Und dann, dass du daran denkst. Das nächste Mal werde ich nicht bitten, ich werde ganz einfach verhungern, verstehst du? Ich kann nicht immer eine Sklavin...« Ihr Trotz, die Freude an ihrer Rolle versiegte. Sie schluchzte an seinem Mantel. »Wie kannst du mich so beschämen?« Und er polterte, »Verdammt noch einmal, ich hab dir doch was geben wollen, und dann hab ich's vergessen. Ich schwöre dir, es wird nicht wieder vorkommen, ganz bestimmt nicht.« Er drängte ihr 50 Dollar auf, und später dachte er daran, ihr regelmäßig Geld zu geben. Manchmal. täglich, beschloss sie, aber ich muss eine feste Summe haben, geschäftsmännisch sein, System. Ich muss mich darum kümmern. Und täglich kümmerte sie sich nicht darum. An einem Novemberabend, als Kennicott unterwegs war, wollte sie, mehr von Höflichkeit als von einem Wunsch getrieben, die Perrys wieder besuchen. Sie waren nicht zu Hause. Wie ein Kind, das niemand zum Spielen hat, streifte sie durch den dunklen Korridor. Unter einer Bürotür sah sie einen Lichtstreifen. Sie klopfte. Als jemand öffnete, murmelte sie, »Wissen Sie vielleicht, wo die Perrys sind?« Sie merkte, dass es Guy Pollock war. »Es tut mir sehr leid, Frau Kennicott, aber ich weiß es nicht. Wollen Sie nicht hereinkommen und bei mir warten?« »Aber«, stammelte sie, während sie daran dachte, dass es in Gopher Prairie nicht anständig sei, einen Herrn zu besuchen, während sie beschloss, nein, sie werde bestimmt nicht eintreten, und während sie hineinging, sagte sie, »Ich wusste gar nicht, dass Sie Ihr Büro hier haben.« »Tja, Büro, Stadthotel und Landschlösschen in der Picardie. Aber das Schloss und das Stadthotel können Sie jetzt nicht sehen. Die sind beide hinter der Tür dort. Sie bestehen aus einem Feldbett, einem Waschtisch, meinem zweiten Anzug und der blauen Krawatte, die Ihnen so gut gefallen hat.« »Sie wissen noch, dass ich das gesagt habe?« »Natürlich. Ich werde es auch immer wissen. Bitte versuchen Sie es mit diesem Stuhl.« Sie sah sich in dem unfreundlichen Büro um. Ein armseliger Ofen, Regale mit Gesetzbüchern, ein Schreibtischsessel voller Zeitungen, die vom vielen Sitzen ganz zerfetzt und grau geworden waren. Nur zwei Dinge waren da, die von Guy Pollock sprachen. Auf dem grünen Filz des Schreibtisches stand zwischen Formularen und einem schmutzigen Tintenfass eine Cloisonné-Vase. Auf einem Hängeregal stand eine Reihe Bücher, die für Gopher Prairie ungewöhnlich waren. Lyrik in Liebhaberausgaben, schwarz und rot gebundene deutsche Romane, ein Charles Lamb in gepresstem Saffian. Guy setzte sich nicht. Er lief im Büro umher wie ein Windspiel auf der Spur. Ein Windspiel mit vorn auf der schmalen Nase sitzenden Augengläsern und einem seidigen, kleinen, braunen Schnurrbart. Er hatte eine wollene Golfjacke an, die an den Ärmeln abgewetzt war. Es fiel ihr auf, dass er sich deshalb nicht entschuldigte, wie Kennicott es getan haben würde. Er machte Konversation. »Ich habe gar nicht gewusst, dass Sie mit den Perrys so intim befreundet sind. Champ ist das Salz der Erde, aber ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, wie er sich mit Ihnen über symbolische Tänze oder Verbesserungen des Dieselmotors unterhält.« »Nein, er ist eine gute Haut. Gott segne ihn, aber er gehört ins Nationalmuseum neben General Grants Degen und ich bin, ach, ich glaube, ich suche ein Evangelium, das Gopher Prairie bekehren kann.« »Wirklich? Wozu bekehren?« »Zu irgendetwas Ausgesprochenem. Ernsthaftigkeit oder Leichtfertigkeit oder beides. Es wäre mir ganz egal, ob es ein Laboratorium wäre oder ein Fasching. Aber es ist nichts weiter als gesichert. Sagen Sie mir, Herr Pollock, was stimmt mit Gopher Prairie nicht?« »Stimmt mit Gopher Prairie etwas nicht oder stimmt vielleicht mit Ihnen und mit mir etwas nicht? Darf ich um die Ehre bitten, feststellen zu dürfen, dass mit uns beiden etwas nicht stimmt?« »Ja, danke.« »Nein, ich glaube, es liegt an der Stadt.« »Weil den Leuten das Eislaufen mehr Spaß macht als Biologie?« »Aber ich interessiere mich nicht nur mehr für Biologie als die lustige 17, sondern auch fürs Eislaufen. Ich würde ebenso gern mit den Leuten Eislaufen oder rodeln oder mich schneeballen, wie ich mich mit ihnen unterhalte.« »Oh nein.« »Ja, aber Sie wollen zu Hause bleiben und sticken.« »Vielleicht. Ich will die Stadt nicht verteidigen. Es ist bloß, ich bin ein überzeugter Zweifler an mir selbst. Wahrscheinlich bilde ich mir etwas darauf ein, dass ich nicht eingebildet bin. Aber Gopher Prairie ist nicht so besonders schlecht. Es ist wie alle Dörfer in allen Ländern. Die meisten Orte, die den Duft der Erde verloren, aber den Duft von Patchouli oder von Fabrikrauch noch nicht erworben haben, sind ebenso argwöhnisch und selbstgerecht. Manchmal mache ich mir Gedanken darüber, ob die Kleinstadt, mit einigen netten Ausnahmen, nicht ein sozialer Blinddarm ist. Eines Tages werden diese langweiligen Marktflecken vielleicht ebenso veraltet sein wie Klöster. Ich kann mir vorstellen, dass der Farmer und sein Lagerverwalter am Ende des Tages mit der Einschienenbahn in eine Stadt fahren, die viel reizvoller ist als irgendeine der Utopien von William Morris. Musik, eine Universität, Clubs für Nichtstuer wie mich. Herrgott, wie gern hätte ich einen richtigen Club. Sie fragte impulsiv, warum leben Sie hier? Ich habe die Dorfvergiftung. Das klingt gefährlich. Das ist es auch. Viel gefährlicher als der Krebs, den ich bestimmt mit 50 Jahren haben werde, wenn ich mit diesem Rauchen nicht aufhöre. Der Dorfbacillus ist der Krankheitserreger, der... Er hat außerordentliche Ähnlichkeit mit dem Hakenwurm. Er fällt ehrgeizige Leute an, die zu lange in der Provinz leben. Sie können ihn epidemisch finden bei Rechtsanwälten, Ärzten, Geistlichen und bei Kaufleuten mit College-Erziehung. Bei allen Leuten, die einen Blick in die denkende und lachende Welt geworfen haben, aber in ihre Niederungen zurückgekehrt sind. Ich bin ein vollkommenes Beispiel dafür. Aber ich will sie nicht mit meinen Schmerzen anöden. Sie werden mich auch gar nicht anöden. Und setzen Sie sich, damit ich Sie sehen kann. Er ließ sich in den knarrenden Schreibtischstuhl fallen. Er blickte sie offen an. Sie sah die Pupillen seiner Augen, sah, dass er ein Mann war und allein. Sie waren verlegen. Sie blickten angestrengt zur Seite und waren erleichtert, als er fortfuhr. Die Diagnose meiner Dorfvergiftung ist einfach genug. Ich bin in einem Ohio-Flecken geboren, der ungefähr ebenso groß ist wie Gopher Prairie, aber noch viel unfreundlicher. Er hatte mehr Generationen hinter sich, um eine Oligarchie der Wohlanständigkeit zu bilden. Hier wird ein Fremder aufgenommen, wenn er korrekt ist, wenn er das Jagen, das Autofahren und Gott und unseren Senator liebt. Dort haben wir unsere eigenen Leute nicht einmal aufgenommen, bis wir uns voller Hochmut an sie gewöhnt hatten. Es war ein Ohio-Städtchen mit roten Ziegelhäusern. Unter seinen Bäumen war es dunstig und es roch nach verfaulten Äpfeln. Das Land war nicht wie unsere Seen und die Prärie hier. Es gab nur kleine Maisfelder, Ziegeleien und schmutzige Ölquellen. Ich kam in ein Sektencollege und lernte, dass Gott, seitdem er die Bibel diktiert und ein vollkommenes Geschlecht von Geistlichen zu ihrer Erklärung angestellt hat, fast ausschließlich damit beschäftigt war, herumzuschleichen und uns zu erwischen, wenn wir ihr nicht gehorchten. Vom College kam ich nach New York, an die juristische Fakultät der Columbia-Universität. Und dann habe ich 4 Jahre gelebt. Oh, ich will nicht von New York schwärmen. Es war schmutzig und lärmend und atemlos und scheußlich teuer, aber verglichen mit der vermoderten Akademie, in der man mich erstickt hatte. 2x in der Woche bin ich zu Symphoniekonzerten gegangen. Ich habe Irving und Terry und die Duse und die Bernard gesehen, von der obersten Galerie aus. Ich bin im Gramercy Park spazieren gegangen und ich habe gelesen, ach, alles. Durch einen Vetter hörte ich, dass Julius Flickerbaugh krank war und einen Teilhaber suchte. Ich kam her, Julius wurde wieder gesund. Meine Art, 5 Stunden zu verbummeln und dann meine Arbeit wirklich nicht so schlecht in einer zu machen, gefiel ihm nicht. Wir trennten uns. Zuerst, als ich herkam, schwor ich mir, meine Interessen nicht aufzugeben. Das war sehr hochmütig. Ich las Browning und fuhr nach Minneapolis ins Theater. Ich dachte, ich gebe nichts auf. Aber ich glaube, der Dorfbacillus hatte mich schon. Auf je ein Gedicht, das ich las, kamen 4 Nummern billiger Unterhaltungsmagazine. Ich verschob die Ausflüge nach Minneapolis, bis ich wegen einer Menge juristischer Angelegenheiten ganz einfach hin musste. Vor ein paar Jahren redete ich mit einem Patentanwalt aus Chicago. Und da merkte ich, dass... Ich war mir Leuten gegenüber wie Julius Flickerbaugh immer so überlegen vorgekommen. aber ich sah, dass ich ebenso provinziell und zurückgeblieben war wie Julius. Viel schlimmer noch, Julius arbeitet sich treu und bieder durch literarische Zeitschriften, während ich immer wieder in einem Buch von Charles Flandreau blättere, das ich schon auswendig kann. Ich beschloss, von hier wegzuziehen. Es war ein sehr ernsthafter Entschluss. Ich wollte die Welt erobern. Dann merkte ich, dass mich der Dorfbazillus ganz hatte. Ich wollte nichts von neuen Straßen und jüngeren Männern wissen, von wirklicher Konkurrenz. Es war so bequem, weiter Zessionen zu machen und lächerliche Lepperprozesse zu führen. Also, das ist die ganze Biografie eines lebenden Leichnams. Bis auf das amüsante letzte Kapitel. Die Lügen, was für ein Turm der Stärke und des juristischen Wissens ich gewesen sei, die eines Tages ein Geistlicher über meiner mageren, vertrockneten Leiche heruntertratschen wird. Er blickte auf seinen Schreibtisch, spielte nervös mit der Vase. Carola konnte nichts dazu sagen. Sie malte sich aus, sie laufe quer durchs Zimmer, um ihm übers Haar zu streicheln. Sie sah, dass sein Mund unter dem weichen Schnurrbart fest war. Sie blieb still sitzen und sagte leise vor sich hin, »Ich weiß, der Dorfbazillus. Vielleicht kriegt er mich auch. Eines Tages werde ich...« »Ach, das ist egal. Wenigstens bringe ich sie zum Reden. Sonst müssen sie sich immer höflich mein Geschwätz anhören, aber jetzt sitze ich zu ihren Füßen.« »Es wäre sehr nett, wenn sie wirklich zu meinen Füßen säßen, an einem Kamin.« »Würden Sie einen Kamin für mich haben wollen?« »Natürlich. Bitte schimpfen Sie jetzt nicht mit mir. Lassen Sie den alten Mann faseln. Wie alt sind Sie, Carola?« 26, Guy.« 26. Mit 26 ging ich gerade von New York fort. Mit 26 habe ich die Patti singen hören. Und jetzt bin ich 47. Mir kommt's vor, als ob ich noch ein Kind wäre, und doch bin ich alt genug, um Ihr Vater zu sein.« Es ist also ganz anständig und väterlich, wenn ich mir vorstelle, dass Sie zu meinen Füßen hocken. Natürlich hoffe ich, dass es das nicht ist. Aber wir wollen auf die Moral Gopher Prairies Rücksicht nehmen, indem wir offiziell verkünden, dass es so ist. Diese Maßstäbe, denen Sie und ich uns fügen müssen. Ja, eines stimmt nicht mit Gopher Prairie, wenigstens nicht mit der herrschenden Klasse, und es gibt eine herrschende Klasse, trotz aller unserer Bekenntnisse zur Demokratie. Und das Sühnegeld, das wir Stammesherrscher zahlen, ist, dass unsere Untertanen uns jede Minute beobachten. Wir können uns nicht einen heilsamen Rausch antrinken und ausspannen. Wir müssen ganz korrekt sein in Sittlichkeit und unauffälligen Kleidern. Wir dürfen unsere geschäftlichen Gaunereien nur auf traditionelle Weise machen, der keiner von uns genügen kann. Und wir werden fürchterliche Heuchler. Unvermeidlich. Der witwenberaubende Armenpfleger der Romane kann nicht anders. Er muss ein Heuchler sein. Die Witwen selber verlangen es. Sie bewundern ihn, weil er so salbungsvoll ist. Und sehen Sie mich an. Angenommen, ich würde es wagen, mich in irgendeine schöne, verheiratete Frau zu verlieben. Ich würde es mir selber nicht eingestehen. Ich kichere mit ekelhafter Lüsternheit über der Vie Parisienne, wenn ich eine Nummer in Chicago in die Hand bekomme, aber ich würde es nicht einmal versuchen, sie zu abonnieren. Ich bin fertig. Es ist die historische angelsächsische Methode, das Leben elend zu machen. Ach, meine Liebe, ich habe seit Jahren mit keinem Menschen über mich gesprochen. Guy, können wir nicht etwas mit der Stadt tun? Ernsthaft? Nein, nichts. Er erledigte die Frage wie ein Richter, der einen nicht zur Sache gehörigen Einwurf abweist. Er kehrte zu Angelegenheiten zurück, die weniger unbequeme Energie forderten. Merkwürdig. Die meisten Sorgen sind überflüssig. Wir haben die Natur besiegt. Wir können sie dazu bringen, Weizen wachsen zu lassen. Wir können Wärme erzeugen, wenn sie Schneestürme schickt. Und so treiben wir ganz einfach zum Vergnügen Unfug, Kriege, Politik, Rassenhass, Arbeiterzwiste. Hier in Gopher Prairie haben wir die Felder gerodet und sind zivilisiert geworden. Und deshalb machen wir uns künstlich unglücklich mit großen Kosten und unter vielen Mühen. Die Methodisten können die Anglikaner nicht leiden. Der Mann mit dem Hudson macht sich über den Mann mit der kleinen Stinkkarre lustig. Und das Schlimmste ist der kommerzielle Hass. Der Lebensmittelhändler ist überzeugt, dass jeder Mensch, der nicht mit ihm Geschäfte macht, ihn ausraubt. Wirklich weh tut mir aber, dass man das ebenso von Anwälten und Ärzten und ganz entschieden auch von ihren Frauen sagen muss, wie von den Kaufleuten. Die Ärzte, sie wissen da ja Bescheid. Wie können ihr Mann und Westlake und Gold einander ausstehen? Nein, das kann ich nicht zugeben. Er grinste. Ach, vielleicht hat Will ein- oder zweimal, wenn er positiv von einem Fall Kenntnis gehabt hat, in dem einer der anderen Ärzte seine Patienten länger besucht hatte, als notwendig war, nur darüber gelacht, aber er grinste weiter. Nein, wirklich nicht. Und wenn Sie sagen, dass die Frauen der Ärzte an diesen Eifersüchteleien teilnehmen, Frau McGainham und ich haben ja nicht gerade viel Verkehr miteinander, sie ist so dumm, aber Ihre Mutter, Frau Westlake, freundlicher kann kein Mensch sein. Ja, ich bin überzeugt, sie ist sehr nett. Aber an ihrer Stelle, meine Liebe, würde ich ihr auch nicht mein Herz ausschütten. Ich bleibe dabei, dass es nur eine Akademikersgattin in diesem Orte gibt, die nicht intrigiert. Und das sind Sie, Sie gesegneter, gläubiger Fremdkörper in der Stadt. Ich will keine Schmeichelei. Ich will nicht glauben, dass die Medizin, das Priestertum der Heilkunde zu einem pfennigfuchsenden Geschäft gemacht werden kann. Sagen Sie, hat Ihnen Kennicott nie zu verstehen gegeben, Sie sollen zu irgendeiner alten Frau liebenswürdig sein, weil sie Ihren Freundinnen sagt, welchen Arzt Sie holen sollen? Aber ich sollte nicht... Ihr fielen einige Bemerkungen ein, die Kennicott hinsichtlich der Witwe Bogart gemacht hatte. Sie zuckte zusammen und blickte Guy flehend an. Er sprang auf, ging nervös zu ihr und streichelte ihre Hand. Sie überlegte, ob sie wegen dieser Zärtlichkeit beleidigt sein sollte. Dann überlegte sie, ob ihm ihr Hut gefiel, der neue orientalische Turban aus rosa Silberbrokat. Er ließ ihre Hand fallen. Sein Ellbogen streifte ihre Schulter. Er lief mit gebeugtem Rücken zu seinem Schreibtischstuhl zurück. Dort nahm er die Cloisonné-Vase in die Hand. An dieser vorbei sah er sie aus solcher Einsamkeit an, dass sie erschrak. Aber seine Augen wurden wieder unpersönlich, als er von den Eifersüchteleien Gopher Prairies sprach. Er unterbrach sich mit Schärfe. »Du guter Gott, Carola, Sie sind kein Geschworenengericht. Es ist Ihr gutes Recht, wenn Sie sich dieses Resümieren verbieten. Ich bin ein langweiliger alter Narr, der das Selbstverständliche analysiert, während Sie der Geist der Rebellion sind.« Erzählen Sie mir von sich. Was ist Ihnen Gopher Prairie? Etwas Widerwärtiges. Kann ich Ihnen helfen? Wie denn? Ich weiß nicht, vielleicht nur durch Zuhören. Das habe ich heute Abend nicht getan. Aber gewöhnlich kann ich nicht der Vertraute aus den alten französischen Stücken sein, die Zofe mit dem Spiegel und den treuen Ohren? Ach, was gibt es denn schon anzuvertrauen? Die Leute riechen und schmecken nach nichts und sind stolz darauf. Und selbst wenn ich sie schrecklich gern hätte, könnte ich nicht mit ihnen reden, ohne dass 20 alte Hexen zuschauen und zischeln. Aber sie werden ab und zu einmal herkommen und sich mit mir unterhalten. Das weiß ich noch gar nicht sicher. Ich bemühe mich, meine eigene ziemlich große Anlage zur Dummheit und Zufriedenheit weiterzuentwickeln. Alles Positive, das ich versucht habe, ist mir misslungen. Ich sollte mich lieber eingewöhnen, wie es hier heißt, und mich damit zufrieden geben, nichts zu sein. Werden Sie nicht zynisch. An Ihnen tut mir das weh. Das ist wie Blut auf dem Flügel eines Kolibri. Ich bin kein Kolibri. Ich bin ein Falke, ein sehr kleiner, gefesselter Falke, von diesen großen, weißen, wabbligen, kriechenden Hennen zu Tode gebissen. Aber ich bin Ihnen dankbar dafür, dass Sie mich ein wenig gestärkt haben. Jetzt gehe ich nach Hause. Bitte bleiben Sie noch und trinken Sie Kaffee mit mir. Ich würde es gern tun, aber es ist den Weibern schon gelungen, mich zu terrorisieren. Ich habe Angst davor, was die Leute sagen könnten.

zwischen den schwarzen Kohlenreihen durchschlüpften. Es war herrlich im Bett, und das Haus würde warm für sie sein, wenn sie aufstand. Was war sie doch für ein nutzloses Ding? Was waren ihre Bestrebungen neben seiner Tüchtigkeit? Als er ins Bett stieg, erwachte sie wieder. Es kommt mir vor, als wären erst ein paar Minuten vergangen, seitdem du fortfuhrst. Ich war 4 Stunden unterwegs. Ich habe in einer Küche eine Blinddarmoperation an einer Frau gemacht. Beinahe wäre sie mir unter Messer gestorben. Aber ich habe sie noch durchgebracht. Gerade noch dran vorbeigerutscht. Barney sagt, am letzten Sonntag hat er 10 Kaninchen geschossen. Er schlief sofort ein. 1 Stunde der Ruhe, bevor er aufstehen und für die Farmer da sein musste, die früh kamen. Sie wunderte sich darüber, dass er in einem Zeitraum, der für sie nur ein verschwommener Augenblick der Nacht war, weit draußen gewesen war und sich um ein fremdes Haus gekümmert, eine Frau aufgeschnitten, ein Leben gerettet hatte. Kein Wunder, dass er den trägen Westlake und McGainham verachtete. Wie konnte der bequeme Guy Pollock diese Geschicklichkeit und diese Ausdauer verstehen? Dann knurrte Kennicott, 7:45. Willst du denn überhaupt nicht zum Frühstück aufstehen? Das war kein Held der Wissenschaft mehr, sondern ein ziemlich nervöser und gewöhnlicher Mann, der sich rasieren musste. Sie tranken Kaffee, aßen Pfannkuchen und Wurst und sprachen über Frau McGainhams scheußlichen Krokodilledergürtel. Der zauberhafte Spuk der Nacht und die Ernüchterung des Morgens gerieten gleichermaßen durch den Tagesablauf in Vergessenheit. Die Kriegspreise für Weizen brachten es mit sich, dass die Stadt aufblühte. Das Geld für den Weizen blieb nicht in den Taschen der Farmer. Die Städte waren dazu da, dafür zu sorgen. Farmer in Iowa verkauften ihr Land zu $400 für den Morgen und kamen nach Minnesota. Aber wo immer man kaufte oder verkaufte oder Hypotheken aufnahm, luden die Städter sich selbst zum Schmaus ein. Müller, Grundstücksmakler, Anwälte, Kaufleute und Dr. Will Kennicott. Sie kauften Land zu 150, verkauften es am nächsten Tag zu 170 und kauften wieder. In 3 Monaten verdiente Kennicott $7,000, fast 4-mal mehr, als die Gesellschaft ihm für die Behandlung der Kranken bezahlte. Im Frühsommer begann ein Propagandafeldzug. Der Handelsclub entschied, Gopher Prairie sei nicht nur ein Weizenzentrum, sondern auch der ideal gelegene Ort für Fabriken, Sommervillen und staatliche Institute. Geleitet wurde der Feldzug von Herrn James Blosser, der vor kurzem in die Stadt gekommen war, um Landspekulation zu treiben. Herr Blosser war als betriebsamer Mensch bekannt. Er ließ sich gern ehrlicher Jim nennen. Er war ein plumper, linkischer, unmanierlicher Mann, der gern Späße machte. Er hatte kleine Augen, ein gesundes, derbes Aussehen, große, rote Hände und auffallende Anzüge. Er war zuvorkommend zu den Frauen. Er war der erste Mann in der Stadt, der nicht empfindsam genug war, Carolas Distanziertheit zu fühlen. Er legte ihr den Arm um die Schulter, während er zu Kennicott mit freundlicher Herablassung sagte, »Nettes kleines Weibchen, muss ich sagen, Doktor.« Und als sie kühl antwortete, »Vielen Dank für die Anerkennung«, blies er ihr in den Hals und wusste nicht, dass er verhöhnt worden war. Die Stadt begrüßte Herrn Blosser ebenso herzlich, wie Carola ihn abfallen ließ. Er war Ehrengast bei dem Bankett, das der Handelsclub im Minimashi Hotel gab, ein besonderer Anlass für Menüs, die in Gold gedruckt, aber unsinnig redigiert waren, für kostenlose Zigarren, weich gedünstete Weißfische aus dem oberen See, die als Seezungenfilet serviert wurden, durchweichte Zigarrenreste, die sich in Mengen in den Untertassen häuften, und Rednerkommentare über Pep, Punch, Tatkraft, Wirksamkeit, Unternehmungsgeist, rotes Blut. Selbst ist der Mann, feine Frauen, Gottes eigenes Land, James J. Hill, den blauen Himmel, die grünen Felder, den freigebigen Herbst, die Zunahme der Bevölkerung, gute Erträge der Kapitalsanlagen, über fremde Agitatoren, die die Sicherheit unserer Einrichtungen bedrohen, über den häuslichen Herd als Grundlage des Staates, Senator Nat Nelson, hundertprozentigen Amerikanismus und weitere stolze Sentenzen. Harry Haydock als Vorsitzender stellte den ehrlichen Jim Blosser vor. Und mit Stolz kann ich sagen, meine Mitbürger, dass Herr Blosser während seines kurzen Aufenthaltes in unserer Stadt mein warmer persönlicher Freund ebenso wohl wie mein Mitarbeiter in der Propaganda geworden ist. Und ich möchte Ihnen allen den Rat geben, sorgfältig auf die Äußerungen eines Mannes zu hören, der weiß, wie man zu Erfolg kommt. Herr Blosser erhob sich wie ein Elefant mit einem Kamelhals, mit rotem Gesicht, roten Augen, schweren Fäusten, ein wenig rülpsend. Ein geborener Führer, der von Gott dazu bestimmt war, Abgeordneter zu werden, der sich aber den einträglicheren Ehren des Grundstückshandels zugewandt hatte. Er lächelte seinen warmen, persönlichen Freunden und Mitarbeitern in der Propaganda zu und hielt eine dröhnende Rede. »Gestern packte mich das Erstaunen in den Straßen unserer hübschen Stadt. Ich begegnete der erbärmlichsten Sorte Lebewesen, die Gott jemals erschaffen hat, erbärmlicher als der Leguan oder der Fitzliputzli in Texas.« Gelächter. »Wisst ihr, was das für ein Tierchen war? Es war ein Miesmacher.« Gelächter und Beifall. »Ich will euch guten Leuten erzählen, und es ist so sicher, wie dass Gott die kleinen Äpfel wachsen lässt, was unsere Vereinigten Staaten von den Spießern und Langweilern in anderen Ländern unterscheidet, ist unser Punch. Nehmt einen echten, gottesfürchtigen Homo Americanibus, und es gibt nichts, was er nicht in Angriff nehmen würde. Zupacken und Glück gehören zu seinen Vornamen. Er kommt vorwärts, und wenn er auch mit dem Teufel reiten müsste. Und ihr könnt mir glauben, wie fürchterlich leid mir der Einfallspinsel tut, der das Pech hat, ihm in den Weg zu geraten. Denn diese arme Transuse wird sich wundern, wo er bleibt, gerade so, als wenn der alte Herr Zyklon die Stadt getroffen hätte.« Gelächter. »Freunde, es gibt ein paar Leute, die sind so gelb und klein und armselig, dass sie anfangen, überall herumzumeckern, dass sie vor uns die Weitblick haben aus den Latschen kippen. Sie sagen, wir können Gopher Prairie nicht so groß machen wie Minneapolis oder St. Paul oder Duluth. Aber ich will euch jetzt und heute sagen, es gibt keine Stadt unter dem blauen Himmelszelt, die mehr Aussichten hätte, einen tollen Aufschwung zu nehmen und sich mit Riesenschritten unter die mit 200.000 Einwohnern zählenden einzureihen, als das kleine alte Gopher Prairie. Wenn es da jemand gibt, der so ein hartes Schicksal hat, dass er bei dem großen Aufschwung Jim Blosser nicht folgen möchte, dann wollen wir ihn hier nicht haben. Warum rede ich davon? Ihr Leute seid patriotisch genug, euch nicht vor solche Burschen zu stellen, die ihre eigene Stadt verhöhnen und mies machen, und wenn es auch noch so feine Pinkel sind. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich noch hinzufügen, dass diese Farmer Non-Partisan Liga und die ganze Bande der Sozialisten zu derselben Kategorie gehören, oder, wie unser Freund sagte, Schattegorie, denen ich zurufen möchte, macht euch hinaus, abtreten, hört auf, solange es noch gut geht. Das gilt euch, ihr Miesmacher des Reichtums und der Rechte auf Eigentum. Eine halbe Stunde später sprach der Vorsitzende Haydock seine Dankesworte für Herrn Blosser. Der Propagandafeldzug hatte begonnen. Der Handelsklub vertrieb ein Büchlein, das von einer großartigen und kostspieligen literarischen Persönlichkeit aus einem Reklamebüro in Minneapolis herausgegeben war, von einem rotköpfigen jungen Mann, der Zigaretten aus langer Bernsteinspitze rauchte. Carola las das Büchlein mit einigem Erstaunen. Sie erfuhr, dass der Regenpfeifer und der Minnemashie-See in der ganzen Welt wegen ihrer schönen, waldigen Ufer, wegen ihrer prächtigen Hechte und Barsche berühmt seien, die nirgends im ganzen Land ihresgleichen haben, dass die Wohnhäuser Gopher Prairies Vorbilder der Würde, Behaglichkeit und Kultur seien, mit Rasenplätzen und Gärten, die weit und breit berühmt sind, dass die Schulen und die Bibliothek Gopher Prairies in ihrem hübschen und gemütlichen Gebäude im ganzen Staat berühmt seien, dass die Mühlen Gopher Prairies das beste Mehl im Lande machten, dass die Farmländereien in der Umgebung überall, wo Menschen Brot und Butter essen, für ihren unvergleichlichen 1A Hartweizen und für ihr unvergleichliches 1A holsteinisch-friesisches Vieh bekannt seien. Und dass die Läden in Gopher Prairie sehr wohl den Vergleich mit Minneapolis und Chicago ertragen könnten, sowohl was ihren Reichtum an Luxus- und Bedarfsgegenständen betreffe, als auch die immer höfliche Aufmerksamkeit des geschulten Verkaufspersonals. Kurz, sie erfuhr, dass dies hier der einzig vernünftige Ort für Fabriken und Engrosfirmen sei. »Dahin wollte ich ja immer, in diese Musterstadt Gopher Prairie«, sagte Carola. Kennicott triumphierte, als der Handelsclub eine kleine, unansehnliche Fabrik erwarb, um hölzerne Spinnmaschinen herzustellen. Wenn Carola aber an den Begründer dachte, konnte sie nicht feststellen, dass sich seit seinem Kommen viel geändert hätte. Als er nach einem Jahr wieder verschwand, war sie daher auch keineswegs betrübt. Farmer setzten sich zur Ruhe und zogen in die Stadt. Die Bauplatzpreise waren um ein Drittel gestiegen. Aber es gelang Carola nicht, etwas Interessantes, anregende Unterhaltung oder suchende Geister zu finden. Sie konnte, so versicherte sie sich, eine schäbige, aber bescheidene Stadt ertragen. Eine schäbige und größenwahnsinnige Stadt aber konnte sie nicht ertragen. Sie konnte Champ Perry pflegen und sich an der Nachbarfreundlichkeit Sam Clarks erwärmen, aber sie konnte nicht dem ehrlichen Jim Blosser applaudieren. In den Tagen der ersten Liebe hatte Kennicott sie gebeten, die Stadt der Schönheit zuzuführen. Wenn der Ort jetzt so schön war, wie Herr Blosser und der Unverzagte sagten, dann war ihre Arbeit getan und sie konnte gehen. Kennicott hatte nicht die übermenschliche Geduld, immer wieder Carolas Ketzereien verzeihen zu können, sie zu umwerben, wie während des kalifornischen Abenteuers. Sie versuchte, sich nichts anmerken zu lassen, aber sie verriet sich, als es ihr misslang, über die Propaganda in Entzücken zu geraten. Kennicott glaubte daran, er verlangte, dass sie sich patriotisch über den weißen Weg ausspreche. Er schnauzte, »Weiß Gott, ich habe alles getan, was ich konnte, und jetzt erwarte ich, dass du das Deine tust. Jahrelang hast du dich darüber beklagt, dass wir so stumpf sind, und jetzt, seit Blosser hier ist, uns anfeuert und die Stadt verschönt, wie du immer wolltest, dass jemand es tut, also jetzt sagst du, er ist ein grober Klotz«, und willst nicht mit dem Musikwagen fahren. Eines Tages verkündete Kennicott beim Mittagessen, »Hast du schon etwas davon gehört? Man erzählt, dass die Möglichkeit besteht, eine weitere Fabrik hierher zu bekommen. Zentrifugenherstellung.« Und er fügte hinzu, »Wenn du schon kein Interesse daran hast, könntest du dir wenigstens die Mühe machen, so zu tun.« Das Kind wurde durch dieses Gebrüll in Schrecken versetzt. Es lief jammernd zu Carola, um sein Gesicht in ihren Kleidern zu verstecken. So musste Kennicott klein beigeben und nun beiden, Kind und Mutter, den Hof machen. Die blödsinnige Ungerechtigkeit, auch von seinem Sohn nicht verstanden zu werden, machte ihn gereizt. Er fühlte sich zurückgesetzt. Ein Ereignis, das sie nicht unmittelbar berührte, brachte ihn in Wut. Im Frühherbst kam aus Wakeman die Nachricht, dass der Sheriff einem Organisator der Nationalliga der Parteilosen untersagt habe, in seiner Provinz zu sprechen. Der Organisator hatte dem Sheriff Trotz geboten und verkündet, dass er in einigen Tagen bei einem politischen Farmer-Meeting eine Rede halten werde. In dieser Nacht, so wurde berichtet, hatte ein Haufen von 100 Geschäftsleuten unter der Anführung des Sheriffs den Organisator in seinem Hotel ausgehoben, in einen Güterzug gesteckt und ihn davor gewarnt, wiederzukommen. Die Geschichte wurde in Dave Dyer's Drugstore von Sam Clark, Kennicott und Carola durchgehechelt. »So muss man die Kerle behandeln. Nur hätten sie ihn lynchen sollen«, erklärte Sam. Und Kennicott und Dave Dyer bekräftigten es mit einem stolzen »Na klar«. Carola entfernte sich hastig, was Kennicott nicht entging. Während des ganzen Abendessens wusste sie, dass es in ihm kochte und bald überlaufen würde. Als das Kind im Bett war und sie bequem in Liegestühlen auf der Veranda saßen, meinte er, »Ich hab schon gemerkt, dass du gemeint hast, Sam ist ein bisschen roh gewesen bei der Geschichte mit dem Kerl, den sie aus Wakeman hinausgeschmissen haben.« »War Sam nicht recht überflüssigerweise heroisch?« »Alle diese Organisationen, ja, und eine Menge von den Deutschen und den dickschädligen Farmern selber auch, sind umstürzlerisch wie der Teufel, verräterische, unpatriotische, pro-deutsche Pazifisten, das sind sie.« »Hat dieser Organisator etwas Pro-Deutsches gesagt?« »Gar keine Spur, dazu hat man ihm keine Zeit gelassen.« Sein Lachen klang theatralisch. Dann war also der ganze Vorgang ungesetzlich und vom Sheriff angeführt. »Ja, wie wollt ihr denn, dass diese Fremden eure Gesetze befolgen, wenn der Gesetzesbeamte selbst sie lehrt, sie zu brechen? Ist das eine neue Logik?« »Vielleicht war es nicht ganz in der Ordnung, aber was liegt denn da schon dran? Die Leute haben gewusst, dass der Kerl probieren wird, aufzuwiegeln. Sobald sich's darum handelt, den Amerikanismus und unsere verfassungsmäßigen Rechte zu verteidigen, ist es gerechtfertigt, jede ordnungsmäßige Prozedur beiseite zu lassen.« »Wo hat er nur diese Lesart her?« wunderte sie sich und protestierte. »Schau an, mein Lieber, warum könnt ihr Konservativen keinen ehrenvollen Krieg erklären? Du bist gegen den Organisator, nicht weil du ihn für umstürzlerisch hältst, sondern weil du Angst davor hast, dass die Farmer, die er organisiert, euch Städtern das Geld wegnehmen, das ihr mit Hypotheken, mit Weizen und mit Fabriken verdient. Natürlich, seitdem wir Krieg mit Deutschland haben, ist alles, was einer von uns nicht mag, pro-deutsch. Ob's nun geschäftliche Konkurrenz oder schlechte Musik ist. Wenn wir mit England kämpften, würdet ihr die Radikalen pro-englisch nennen. Und sobald der Krieg vorüber ist, werdet ihr sie wahrscheinlich rote Anarchisten nennen. Welche unvergängliche Kunst ist es, eine glänzende, herrliche Kunst, Schimpfnamen für unsere Gegner zu finden? Wie sakrosankt ist unser Bemühen, sie vom Erwerb der heiligen Dollars abzuhalten, die wir selbst zu besitzen wünschen? So haben die Kirchen immer gehandelt und auch die politischen Redner. Vermutlich bin ich so, wenn ich Frau Bogart eine Puritanerin und Herrn Stowbody einen Kapitalisten nenne. Aber ihr Geschäftsleute wollt nun auch alle übrigen dazu bringen, mit eurem einfältigen, schwungvollen, pompösen... So weit kam sie nur, weil Kennicott einige Zeit brauchte, um sich von seinem Respekt vor ihr zu befreien. Jetzt belferte er, das ist aber genug. Ich hab's mir gefallen lassen, wie du dich über die Stadt lustig gemacht und gesagt hast, dass sie so hässlich und stumpfsinnig ist. Ich hab's mir gefallen lassen, dass du gute Kerle wie Sam nicht anerkennen wolltest. Ich hab's mir sogar gefallen lassen, dass du unsere Kampagne »Aufgepasst, Gopher Prairie macht sich« lächerlich gemacht hast. Aber eines werde ich mir nicht gefallen lassen. Ich werde mir nicht gefallen lassen, dass meine eigene Frau umstürzlerisch wird. Du kannst alles in schöne Worte einwickeln, aber du weißt verdammt gut, dass diese Radikalen, wie du sie nennst, gegen den Krieg sind. Und jetzt, hier auf der Stelle, muss ich dir sagen, du und alle die Männer mit langen und Weiber mit kurzen Haaren, ihr könnt quatschen, so viel ihr wollt. Aber wir werden die Burschen an die Hand nehmen, und wenn sie nicht patriotisch sind, werden wir sie dazu bringen, patriotisch zu sein. Und der Himmel weiß, dass ich mir nie hätte träumen lassen, dass ich das meiner eigenen Frau sagen muss. Aber wenn du diese Menschen verteidigst, dann gilt dasselbe auch für dich. Nächstens wirst du wahrscheinlich irgendwas von Redefreiheit quatschen. Redefreiheit. Es gibt viel zu viel Redefreiheit und Freibier und freie Liebe und zu viel von der ganzen verdammten Maulfreiheit. Und wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich euch schon dazu bringen, nach den festgelegten Gesetzen der Anständigkeit zu leben. Und wenn ich euch auch... Will... Jetzt war sie nicht ängstlich. Bin ich auch pro-deutsch, wenn ich es nicht zu Wege bringe, mich für den ehrlichen Jim Blosser zu begeistern? Lass mir doch als Frau Gerechtigkeit widerfahren. Er brummte, das Ganze passt ausgezeichnet zu deinem ewigen Gekrittel. Ich hätte mir ja denken können, dass du jeder anständigen, wirklichen Arbeit für die Stadt oder für... Du hast recht, alles, was ich getan habe, passt zueinander. Ich gehöre nicht zu Gopher Prairie. Das soll keine Verurteilung Gopher Prairie sein. Vielleicht ist es eine Verurteilung meiner selbst. Schön. Von mir aus. Ich gehöre nicht hierher. Und ich werde gehen. Jetzt bitte ich nicht mehr um Erlaubnis. Ich gehe einfach. Er knurrte. Willst du mir sagen, wenn es dir nicht zu viel Mühe macht, für wie lange du fort willst? Ich weiß nicht, vielleicht für ein Jahr, vielleicht fürs ganze Leben. Aha, naja, natürlich, es wird ja ein Heidenspaß für mich sein, meine Praxis zu verkaufen und überall hinzugehen, wohin du willst. Möchtest du vielleicht, dass ich mit dir nach Paris komme und Kunst lerne und Samthosen und eine Weibermütze trage und Spaghetti fress? Nein, ich glaube, wir können dir diese Mühe ersparen. Du verstehst nicht ganz. Ich gehe. Ich gehe wirklich, und zwar allein. Ich muss herausfinden, was meine Arbeit ist. Arbeit? Arbeit? Freilich, das ist das ganze Malheur mit dir. Du hast nicht genug Arbeit. Wenn du 5 Kinder hättest und kein Dienstmädchen und im Haus helfen und die Sahne separieren müsstest wie die Frauen auf den Farmen, dann wärst du nicht so missvergnügt. Ich weiß. Genau das würden die meisten Männer und Frauen sagen. Genau so würden sie klar machen, wer ich bin und was ich will. Und ich sollte mich nicht mit ihnen herumstreiten. Diese Geschäftsleute würden bei ihrer erdrückenden Arbeit, bei der sie 7 Stunden pro Tag in einem Büro sitzen, gelassen empfehlen, dass ich 1 Dutzend Kinder haben sollte. Zufällig habe ich lauter solche Sachen getan. Es ist sehr oft vorgekommen, dass wir kein Mädchen hatten, und dann habe ich die ganze Hausarbeit gemacht und Hugh betreut und bin ins Rote Kreuz gegangen und habe das alles sehr tüchtig gemacht. Ich bin eine gute Köchin und ein gutes Stubenmädchen. Du darfst dir nicht erlauben zu sagen, dass ich es nicht bin. Nein, du bist... War ich denn glücklicher, als ich hart gearbeitet habe? Ich war es nicht. Ich war genauso verdrießlich und unglücklich. Das ist Arbeit, aber es ist nicht meine Arbeit. Ich könnte ein Büro leiten oder eine Bibliothek, ich könnte Kinder pflegen und unterrichten. Aber Geschirrspülen allein ist nicht genug, um mich zu befriedigen, und viele andere Frauen auch nicht. Wir werden diese Arbeit hinwerfen, wir werden das Geschirr mit Maschinen spülen und hinausgehen, um mit euch Männern in den Büros, Clubs und in der Politik mitzumachen, in Positionen, die ihr euch schlauerweise allein vorbehalten habt. Aber ich weiß ja, es ist ein hoffnungsloser Fall mit uns missvergnügten Frauen. Tja, wozu wollt ihr uns denn dann bei euch haben, damit wir euch behelligen? Es geschieht also für dich, wenn ich gehe. Und so eine Kleinigkeit wie unser Kind spielt natürlich gar keine Rolle. Oh ja, die Hauptrolle. Deshalb werde ich Hugh auch mitnehmen. Und wenn ich mich weigere? Das wirst du nicht. Ach, Carrie, Teufel noch mal. Was willst du denn eigentlich überhaupt? Oh, Unterhaltung. Nein, es ist viel mehr als das. Ich denke, es ist die Fülle des Lebens. Eine Weigerung, zufrieden zu sein mit Schmutz und wenn er noch so gesund ist. Weißt du nicht, dass noch niemand ein Problem gelöst hat, indem er ihm davongelaufen ist? Vielleicht. Nur, dass ich es vorziehe, mir meine eigene Version vom Davonlaufen zu machen. Ich nenne es nicht so. Begreifst du, wie groß die Welt außerhalb von Gopher Prairie ist, wo du mich mein ganzes Leben festgehalten hast? Es kann sein, dass ich eines Tages zurückkommen werde, aber nicht, bevor ich etwas mehr mitbringen kann, als ich jetzt habe. Und selbst wenn ich feige bin und davonlaufe, na gut, nenne es feige, nenne mich überhaupt alles, was du willst. Ich bin zu lange durch die Furcht bestimmt worden, nach irgendetwas genannt zu werden. Ich gehe weg, um Ruhe und Überlegung zu haben. Ich gehe. Ich habe ein Recht auf mein eigenes Leben. Das habe ich auch. Und? Ich habe ein Recht auf mein Leben. Und das bist du. Du bist mein Leben. Du hast dich selbst dazu gemacht. Ich will verdammt sein, wenn ich mit all deinen wunderlichen Gedanken übereinstimme, aber ich möchte sagen, es ist mir bestimmt, an dir zu hängen. Hast du jemals an diese Schwierigkeit gedacht bei deinem Auf nach Böhmen und leb dich aus und freie Liebe und leb dein eigenes Leben? Du hast ein Recht darauf, wenn du mich halten kannst. Kannst du das?« Er ging schwerfällig hinaus. Sie besprachen es einen Monat lang. Sie taten sich gegenseitig weh und manchmal waren sie nahe am Weinen. Er brauchte ständig banale Phrasen über ihre Pflichten und sie benutzte genauso banale Phrasen über die Freiheit. Und bei alledem war die Entdeckung, dass sie wirklich von der Hauptstraße fort könne, so beglückend wie die Entdeckung der Liebe. Kennicott stimmte niemals endgültig zu. Am passendsten fand er die offizielle Version, dass sie eine kleine Reise mache, um zu erfahren, wie es im Osten in Kriegszeiten sei. Sie legte den Oktober für die Reise nach Washington fest. Es war der Herbst vor dem Kriegsende. Sie hatte sich auf Washington festgelegt, weil es weniger furchterregend war als das überwältigende New York, weil sie Straßen zu finden hoffte, in denen Hugh spielen konnte, und weil sie bei der Wichtigkeit der Kriegsarbeit mit ihrem Bedarf an Tausenden von Bürohilfskräften Eingang in die Welt der Dienststellen finden konnte. Sie fand Beschäftigung im Kriegsversicherungsamt. Obgleich der Waffenstillstand mit Deutschland wenige Wochen nach ihrer Ankunft in Washington unterzeichnet wurde, arbeitete das Büro weiter. Täglich hatte sie Korrespondenzen zu registrieren. Später beantwortete sie Anfragen. Es war ein einerlei langweiliger Einzelheiten. Doch sie versuchte sich einzureden, sie hätte richtige Arbeit gefunden. Es ging nicht ohne Enttäuschungen ab. Sie entdeckte, dass am Nachmittag das ständige Einerlei des Büros von tödlicher Langeweile ist. Sie entdeckte, dass ein Büro genauso voller Klicken und Skandale ist wie Gopher Prairie. Sie entdeckte, dass die meisten Frauen in den Büros der Regierung ungesund lebten und ihre Mahlzeiten hastig in ihren vollgestopften Wohnungen hinunterschlangen. Sie entdeckte aber auch, dass Frauen im Büro Freundschaft und Feindschaft genauso freimütig halten können wie Männer und dass sie eine Seligkeit kennen, an der Hausfrauen keinen Anteil haben, den freien Sonntag. Es war nicht so, dass die große Welt ihrer Einfälle bedurfte, aber sie fühlte, dass ihre Briefe, ihre Verbindung mit den Nöten von Männern und Frauen im ganzen Land ein Teil einer großen Sache waren, nicht eingeengt auf die Hauptstraße und eine Küche, sondern verkettet mit Paris, Bangkok und Madrid. Sie bemerkte, dass sie Büroarbeit tun konnte, ohne etwas von der vorgeblichen Frauentugend der Häuslichkeit zu verlieren, dass das Kochen und Aufräumen, wenn man nicht wichtigtuerisch herumwirtschaftete wie die Bessie-Tanten, nur ein Zehntel von der Zeit in Anspruch nimmt, die in Gopher Prairie als anständig gilt. Dass sie sich nicht bei der lustigen 17 für ihre Gedanken entschuldigen, dass sie am Ende des Tages nicht Kennicott Bericht darüber erstatten musste, was sie getan hatte oder noch tun wollte, war eine Erlösung, die die Büroermüdung wettmachte. Sie fühlte, dass sie nicht mehr die Hälfte einer Ehe, sondern ein ganzer Mensch für sich war. Washington bot ihr all die Freuden, die sie sich versprochen hatte, weiße Säulen, grüne Parks, geräumige Prachtstraßen und verschlungene Alleen. Täglich ging sie an einem dunklen, wuchtigen Haus vorbei, hinter dem sich Magnolien und ein Hof andeuteten. Im ersten Stock war ein großes Fenster, hinter dessen Vorhängen immer eine Frau neugierig herabschaute. Die Frau war geheimnisvoll, romanhaft. Eine Geschichte, die sich jeden Tag anders mitteilte. Bald war sie eine Mörderin, bald die vernachlässigte Frau eines Konsuls. Es war das Geheimnis, dass Carola in Gopher Prairie am meisten gefehlt hatte, wo jedes Haus offen einzusehen war, wo man jeden Menschen nur zu leicht kennenlernen konnte, wo es keine geheimen Zugänge durch moorige und moosbedeckte Pfade zu seltsamen, hochgemuten Abenteuern in einem uralten Garten gab. Nach einem Kreisler-Konzert, das für die Regierungsangestellten gegeben wurde, ging sie einmal die 16. Straße entlang. Die Lampen flammten in sanften Lichtkreisen auf. Wind blies durch die Straße, frisch wie die Präriewinde, nur freundlicher. Sie blickte die Ulmenallee der Massachusetts Avenue entlang. Sie freute sich an den reinen Linien des schottischen Freimaurertempels. Da wusste sie, dass sie die Stadt liebte, wie nichts außer Hugh. Sie lernte Negerwirtshäuser kennen, die in Ateliers umgewandelt waren, mit orangefarbenen Vorhängen und Reseda-Töpfen, marmorverkleidete Häuser an der New Hampshire Avenue mit Butlern und Limousinen und Männer, die aussahen wie erdichtete Forscher und Entdecker. Ihre Tage vergingen schnell, und sie erkannte, dass sie in der Hilflosigkeit ihres Davonlaufens den Mut zur Klugheit gefunden hatte. Der erste Monat war ein verzweifeltes Jagen nach Wohnung in der übervölkerten Stadt. Sie musste in einem ungemütlichen großen Zimmer in einer schäbigen Pension hausen, die von einer unwilligen verarmten Dame geführt wurde, und Hugh der Obhut einer zweifelhaften Kinderpflegerin überlassen. Aber später fand sie ein eigenes Zuhause. Kennicott besuchte sie das erste Mal im November, 13 Monate nach ihrer Ankunft in Washington. Als er ihr mitteilte, dass er kommen werde, wusste sie nicht recht, ob sie den Wunsch hatte, ihn zu sehen. Es war ihr lieb, dass er selbst die Entscheidung getroffen hatte. Sie bekam 2 Tage Urlaub vom Amt. Sie sah ihn aus dem Zug kommen, ruhig, sicher, seinen schweren Koffer tragend, und war scheu. Er war so schwer zu behandeln. Sie küssten einander unsicher und sagten gleichzeitig: »Du siehst gut aus, wie geht's dem Kind?« und »Du siehst schrecklich gut aus, Lieber, wie geht alles?« Er brummte: »Ich will dich in nichts stören, was du mit deinen Freunden oder sonst vorhast, aber wenn du Zeit hast, würde ich mir gern Washington ansehen und einige Zeit nicht an meine Arbeit denken.« Im Taxi stellte sie fest, dass er einen hellgrauen Anzug, einen weichen, leichten Hut und einen weichen Kragen trug. »Gefällt dir meine neue Ausstattung? Hab sie in Chicago besorgt. Gott, ich hoffe, es ist die Art, die du magst.« Sie verbrachten eine halbe Stunde mit Hugh. Sie war aufgeregt, aber er machte keine Anstalten, sie noch einmal zu küssen. Als er durch die kleinen Räume ging, bemerkte sie, dass er seine neuen gelbbraunen Schuhe auf Hochglanz poliert hatte. Sein Kinn zeigte einen frischen Schnitt. Er musste sich kurz vor der Ankunft in Washington im Zug rasiert haben. Es war angenehm zu fühlen, wie wichtig sie war, wie viele Leute sie kannte, als sie ihn zum Kapitol führte, als sie ihm sagte. Er fragte danach und sie riet zuvorkommend, wie viel Fuß es bis zur Spitze der Kuppel seien, als sie ihm Senator La Follette und den Vizepräsidenten zeigte und sich schließlich zur Mittagszeit als ortskundig erwies, indem sie ihn durch die Katakomben zum Senatsrestaurant führte. Sie bemerkte, dass er etwas kahlköpfiger geworden war. Die übliche Art, in der er sein Haar linksseitig scheitelte, regte sie auf. Sie sah hinunter auf seine Hände, und die Tatsache, dass seine Fingernägel so schlecht behandelt waren wie immer, berührte sie mehr als der für ihn sprechende Glanz der Schuhe. »Würdest du heute Nachmittag gern mit dem Wagen nach Mount Vernon hinausfahren?«, fragte sie. Es war das Einzige, was er geplant hatte. Er war hoch erfreut und meinte, dass es zu einem Besuch in Washington gehöre. Auf dem Weg hielt er schüchtern ihre Hand und erzählte ihr die Neuigkeiten. Man arbeitete an der Fundamentierung eines neuen Schulgebäudes. Weider ging ihm auf die Nerven mit ihrer Art, wie sie immer den Mage ansah. Der arme Chet Dashaway war bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Er versuchte nicht, ihre Zuneigung zu erpressen. In Mount Vernon bewunderte er die getäfelte Bibliothek und Washingtons Kauwerkzeuge. Sie wusste, dass er sich Austern wünschen würde und dass er von Harveys Treffpunkt Grand and Blaine gehört hatte. So führte sie ihn hin. Am Abend, beim Essen, wurde aus seiner Herzlichkeit und Feiertagsfreude Nervosität. Er wollte alle möglichen interessanten Dinge wissen, so unter anderem, ob sie noch immer verheiratet wären. Aber er stellte keine Fragen und sprach nicht von ihrer Rückkehr. Er räusperte sich und sagte, »Ach ja, hör mal, ich habe den alten Apparat wieder ausprobiert. Findest du die Aufnahmen da nicht ganz gut?« Er schob ihr 30 Bilder von Gopher Prairie und seiner Umgebung hin. Es fiel ihr ein, dass er sie in den Tagen der ersten Liebe mit Bildern gelockt hatte. Sie konstatierte, dass er noch derselbe war, dass er sich mit der Taktik begnügte, die sich schon früher als gut erwiesen hatte. Aber beim Anblick der wohlbekannten Bilder vergaß sie es. Sie sah die im Sonnenlicht gesprenkelten Farnkräuter unter den Birken am Ufer des Minimashi-Sees, vom Wind gefurchte Weizenflächen, die Veranda ihres eigenen Hauses, auf der Yu gespielt hatte, die Hauptstraße, in der sie jedes Fenster und jedes Gesicht kannte. Sie gab ihm die Bilder mit einem Lob für seine Fotografierkünste zurück, und er sprach über Linsen und Belichtungszeiten. Das Abendessen war vorüber, und sie schwatzten über ihre Freunde. Aber ein ungebetener Gast war bei ihnen im Hintergrund hartnäckig, unausweichlich. Sie konnte es nicht aushalten. Sie stammelte, »Ich hätte dich dein Gepäck am Bahnhof lassen sollen, zumal ich nicht ganz sicher war, wo du absteigen würdest. Es tut mir schrecklich leid, dass wir nicht genug Platz haben, um dich in der Wohnung unterzubringen. Wir hätten uns vorher um ein Zimmer für dich kümmern sollen. Meinst du nicht, es wäre besser, jetzt das Williard oder Washington Hotel anzurufen?« Er schaute sie traurig an. Ohne Worte fragte er, und sie antwortete ebenfalls wortlos auf seine Frage, ob sie zum Williard oder Washington Hotel mitgehen würde. Aber sie versuchte so auszusehen, als ob sie nichts dieser Art debattierten. Sie hätte ihn gehasst, wenn er damit zufrieden gewesen wäre. Aber er war weder zufrieden noch ärgerlich. Wie unwillig er auch immer über ihre milde Freundlichkeit gewesen sein mochte, er sagte abschließend, »Ja, ich mach das besser so. Entschuldige mich einen Augenblick, ich sehe dann zu, wie ich ein Taxi schnappe. Mein Gott, ist das nicht das Letzte, wie diese Taxifahrer die Kurven schneiden? Diese Fahrerei kostet mehr Nerven, als ich habe. Gehen wir noch für eine Weile zu deiner Wohnung hoch? Ich möchte gern deine Freundinnen kennenlernen, müssen feine Frauen sein. Und ich möchte gern einen Blick auf den schlafenden Yu werfen. Möcht wissen, wie er atmet. Ich glaube nicht, dass er geschwollene Drüsen hat, aber ich versichere mich besser, hm?« Er klopfte sie auf die Schulter. In der Wohnung trafen sie ihre beiden Mitbewohnerinnen und ein Mädchen, das wegen des Stimmrechts im Gefängnis gewesen war. Kennicott passte sich erstaunlich an. Er lachte über die Geschichte des Mädchens, das Scherze von einem Hungerstreik erzählte. Er sagte der Sekretärin, was sie tun müsse, wenn ihre Augen vom Schreibmaschineschreiben ermüdet waren, und die Lehrerin fragte ihn, nicht als Mann einer Freundin, sondern als Arzt, ob etwas an diesen Impfungen gegen Erkältungskrankheiten dran sei. Seine Redewendungen schienen Carola nicht laxer zu sein als ihre gewöhnliche Umgangssprache. Wie ein älterer Bruder gab er ihr inmitten der Gesellschaft einen Gute-Nacht-Kuss. »Er ist schrecklich nett«, sagten ihre Wohnungspartnerinnen und warteten auf Vertraulichkeiten. Es kamen keine. Carola hatte es aufgegeben, sich mit den Dingen zu quälen. Sie fühlte, dass sie die Erscheinungen nicht länger analysierte und kontrollierte, sondern mit und von ihnen lebte. Zum Frühstück kam er in die Wohnung und er spülte das Geschirr. Das war die einzige Gelegenheit für sie, sich zu ärgern. Zu Hause würde er niemals daran denken, Geschirr zu spülen. Sie führte ihn zu den bekannten Sehenswürdigkeiten, zur Schatzkammer, zum Monument, zur Corcoran Gallery, zum Pan American Building, zur Lincoln Gedächtnisstätte, in deren Nähe der Potomac fließt und die Hügel von Arlington und die Säulen von Lee Mansion liegen. Bei allem guten Willen, das Spiel mitzumachen, lag über ihm eine Melancholie, die sie aufbrachte. Seine sonst ausdruckslosen Augen zeigten jetzt Tiefe und Zurückhaltung. Als sie den Lafayette Square entlang gingen, sich die Jackson-Statue und die freundliche, ruhige Fassade des Weißen Hauses ansahen, seufzte er. »Ich wollte, ich wäre früher an Plätze wie diese gekommen. Als ich auf der Uni war, musste ich mir einen Teil meines Lebensunterhalts verdienen. Und wenn ich das nicht tat oder studierte, betätigte ich mich als Raubein. Meine Kumpane waren gerade richtig zum Herumbummeln und Händel anfangen. Vielleicht, wenn man mich in frühem Alter herangenommen hätte, zu Konzerten geschickt hätte und all das, wäre ich dann das geworden, was du intelligent nennst. Oh, mein Lieber, sei nicht töricht. Du bist intelligent. Du bist zum Beispiel der vollkommenste Arzt. Er kam vorsichtig auf etwas, das er sagen wollte. Schließlich packte er es an. Im Ganzen gefallen dir diese Bilder von Gopher Prairie recht gut, nicht? Ja, natürlich. Wäre gar nicht so schlecht, wieder mal was von dem alten Nest zu sehen, was? Nein, wirklich nicht. Genauso wie ich mich schrecklich gefreut habe, die Haydocks zu sehen, aber bitte versteh mich recht, das soll nicht heißen, dass ich alles zurückziehe, was ich auszusetzen hatte. Dass ich gern wieder einmal alte Freunde sehe, steht in gar keinem Zusammenhang mit der Frage, ob Gopher Prairie Feste und Hammelkoteletts haben soll. Nein, nein, natürlich nicht. Ich verstehe. Aber ich weiß, dass es ziemlich lästig gewesen sein muss, mit jemand zu leben, der so vollkommen war wie ich. Er grinste. Sein Grinsen gefiel ihr. Wieder saßen sie beim Essen. Er meinte, schon bevor du mir heute alles das in der Stadt gezeigt hast, war ich entschlossen, wenn ich das neue Haus baue, von dem wir früher geredet haben, werde ich so machen, wie du es haben wolltest. Ich verstehe ja was von Fundamentierung und Heizungen und solchen Sachen, aber von Architektur weiß ich wohl nicht gerade übermäßig viel. Mein Lieber, es erschreckt mich einigermaßen, aber ich komme plötzlich darauf, dass ich auch nichts davon verstehe. Na, auf jeden Fall, lass mich die Garage und die Licht- und Wassersachen ausdenken und mach du das Übrige, wenn du mal... Ich meine, wenn du überhaupt willst. Das ist lieb von dir. Pass mal auf, Carrie. Du meinst, ich werde dich bitten, du sollst mich lieben. Das tue ich nicht. Und ich werde dich auch nicht bitten, nach Gopher Prairie zurückzukommen. Sie riss den Mund auf. Es war schon ein schwerer Kampf. Aber ich glaube, ich habe mich so weit gebracht, dass ich einsehe, du wirst es in Gopher Prairie nie aushalten, wenn du nicht von selber zurückkommen willst. Ich brauche dir nicht zu sagen, dass ich ganz verrückt danach bin, dich wieder zu haben. Aber ich will dich nicht bitten. Ich möchte nur, dass du weißt, wie ich auf dich warte. Mit jeder Post erwarte ich einen Brief, und wenn ich einen bekomme, habe ich ein bisschen Angst davor, ihn zu öffnen. So sehr hoffe ich, dass du zurückkommst. An den Abenden, du weißt, ich habe das Häuschen draußen am See im letzten Sommer gar nicht bezogen. Ich hätte es ganz einfach nicht aushalten können, dass alle anderen lachen und schwimmen und du nicht da bist. Ich habe immer auf der Veranda gesessen, in der Stadt, und ich habe immer denken müssen, dass du bloß ins Drugstore gelaufen bist und gleich wieder zurück sein wirst. Und bis es finster geworden ist, habe ich immer da gesessen und die Straße entlang gesehen, und nie bist du gekommen. Das Haus war so leer und still, dass ich nicht hineingehen wollte. Und manchmal bin ich dort draußen eingeschlafen in meinem Sessel und erst nach Mitternacht aufgewacht. Und das Haus... Ach, Teufel. Bitte versteh mich, Carrie. Ich möchte nur, dass du weißt, wie sehr ich mich freuen würde, wann immer du kommst. Aber ich bitte dich nicht. Du bist... Das ist schrecklich. Noch was... Ich will aufrichtig sein. Ich bin nicht immer ganz sauber gewesen. Ich habe dich immer lieber gehabt als alles andere auf der Welt, dich und das Kind. Aber manchmal, wenn du so kalt zu mir warst, da bin ich dann so einsam und böse geworden und da bin ich durchgebrannt. Und ich habe wirklich nie... Sie erlöste ihn mitleidig. Lass gut sein, vergessen wir es. Aber vor unserer Heirat hast du gesagt, wenn dein Mann irgendwas Schlechtes tut, willst du, dass er dir es erzählt. So? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Und mir scheint, ich kann überhaupt nicht denken. Ach, mein Lieber, ich weiß wirklich, wie sehr du dir Mühe gegeben hast, mich glücklich zu machen. Nur, ich kann nicht denken, ich weiß nicht, was ich denke. Dann hör mich an. Denk nicht. Ich möchte gern, dass du Folgendes machst. Nimm dir 2 Wochen Urlaub von deinem Amt. Es fängt hier an, kalt zu werden. Fahren wir hinunter nach Charleston und Savannah oder auch nach Florida. Zweite Flitterwochen. Sie war unschlüssig. Nein, so möchte ich es nicht einmal nennen. Nenn's ein zweites Verben. Ich werde um gar nichts bitten. Ich möchte nur die Gelegenheit haben, mit dir zusammen zu sein. Mir scheint, ich habe nie zu würdigen gewusst, was für ein Glück es für mich war, dass ich ein Mädchen mit Fantasie zum Spielen hatte. Deshalb könntest du dich nicht frei machen und dir mit mir den Süden ansehen. Wenn du willst, kannst du ja ganz einfach so tun, als ob du meine Schwester wärst und ich will eine Extrapflegerin für You nehmen. Ich will die allerbeste Pflegerin nehmen, die es in Washington gibt. Es war in der Villa Margherita bei den Palmen der Battery Charleston und dem metallisch schimmernden Hafen, als das Eis in ihr schmolz. Als sie auf dem oberen Balkon saßen, bezaubert vom Mondschein, rief sie, »Soll ich mit dir zurück nach Gopher Prairie gehen?« »Entscheide für mich. Ich bin es müde, entschieden oder unentschieden zu sein.« »Nein, du musst deine eigene Entscheidung treffen. Ich meine es wirklich so, in Anbetracht dieser Flitterwochen, dass du nicht nach Hause kommen sollst. Noch nicht.« Sie konnte ihn nur anstarren. »Ich möchte, dass du zufrieden bist, wenn du dahin kommst. Ich will alles tun, um dich glücklich zu machen, aber ich werde eine Menge Fehler machen. So ist es besser, du nimmst dir Zeit und überlegst es.« Sie war erleichtert. Sie hatte noch eine Gelegenheit, großartige, unbegrenzte Freiheiten zu genießen. Sie könnte gehen, oh, sie sollte Europa sehen, irgendwie, bevor sie wieder eingefangen war. Aber sie hatte auch eine größere Hochachtung vor Kennicott. Sie hatte sich eingebildet, dass ihr Leben ein Roman werden könnte. Sie wusste, dass nichts Heroisches und offensichtlich nichts Dramatisches darin war, keine Magie seltener Stunden, keine kühne Herausforderung. Aber es schien ihr so, dass ihr einige Bedeutung zukomme, weil sie ohne Allgemeinplätze war und das gewöhnliche Leben ihrer Zeit artikuliert und bezeugt hatte. Es war ihr nicht gegeben zu erkennen, dass es da auch einen Roman Will Kennicott gab, zu dem sie nur so viel Zugang hatte wie er zu ihrem und dass er genauso verworrene Bestürzungen, Geheimnisse und treulose Sehnsucht nach Zuneigung barg wie der ihre. So grübelte sie, indem sie auf das faszinierende Meer blickte und seine Hand hielt. Erst nach 5 Monaten kehrte sie zurück. Nach 5 Monaten, in denen sie gierig Klänge und Farben gesammelt hatte, um sie für die langen, stillen Tage mitzunehmen. Sie hatte nahezu 2 Jahre in Washington verbracht. Als sie im Juni nach Gopher Prairie abreiste, regte ihr zweites Kind sich in ihr. Sie hatte eine Stadt verlassen, die in den Nächten aufsaß, um von den Umwälzungen in der ganzen Welt zu sprechen, von europäischer Revolution, von Sozialismus, von freiem Versmaß. Sie hatte sich eingebildet, die ganze Welt ändere sich. Sie fand, dass das nicht geschah. In Gopher Prairie waren die einzigen brennenden neuen Themen die Prohibition, die Stelle in Minneapolis, wo man Whisky für $13 das Quart bekommen konnte, die Beschaffung selbstgebrauten Biers, die hohen Lebenshaltungskosten, die Präsidentschaftswahl, Clarks neuer Wagen und die nicht gerade neuen Schwächen Cy Bogarts. Die Probleme waren noch immer genau die, die sie vor 2 Jahren, die sie vor 20 Jahren gewesen waren und die sie in den kommenden 20 Jahren sein würden. Die Welt war vielleicht ein Vulkan, aber am Fuße des feuerspeienden Berges pflügten gelassen die Farmer. Ein Vulkan ergießt manchmal einen Lavastrom gerade über die Besten der Farmer sehr zu ihrem Erstaunen und offenbaren Schaden, aber ihre Neffen erben die Farmen und 1 oder 2 Jahre später wird wieder gepflügt. Es war ihr nicht möglich, ein großes Loblied auf die 7 neuen Bungalows und die 2 Garagen zu singen, denen Kennicott so viel Bedeutung zugemessen hatte. Ihr stärkster Gedanke darüber war, oh ja, die scheinen mir richtig zu sein. Die einzige Änderung, die ihr auffiel, war das neue Schulhaus mit seinen freundlichen Ziegelmauern und großen Fenstern, einer Turnhalle sowie Räumen für Landwirtschaft und Kochen. Es war das Symbol für Vaidas Triumph und regte sie zu Tätigkeit an, zu irgendeiner Tätigkeit. Sie ging zu Weida und rief munter, »Ich glaube, ich werde für sie arbeiten und ich will ganz unten anfangen.« Und das tat sie auch. Eine Stunde täglich half sie der Angestellten im Warteraum für die Farmerfrauen. Ihre einzige Neuerung war, dass sie den Fichtentisch schwarz und orange lackierte. Sie unterhielt sich mit den Farmerfrauen, liebkoste ihre Kinder und war glücklich. Nun dachte sie nicht mehr an die Hässlichkeit der Hauptstraße, wenn sie zu den lustigen 17 plaudern ging. Sie trug ihre Augengläser auch auf der Straße. Sie begann, Kennicott und Juanita zu fragen, ob sie nicht jung aussähe, viel jünger als 33. Die Augengläser drückten sie, sie dachte an eine Brille. Dann würde sie aber älter aussehen und hoffnungslos gesetzt. Nein, noch wollte sie keine Brille tragen. Aber sie probierte eine in Kennicotts Sprechzimmer. Es war wirklich viel angenehmer. An einem Herbsttag in Blau und Kupferrot waren die Kennicotts und die Sam Clarks nach Norden zur Entenjagd gefahren. Kennicott hatte ihr eine leichte Schrotflinte gegeben. Sie erhielt ihre erste Lektion im Schießen, im Augen offen halten, nicht zucken. Und sie verstand, dass das Korn am Ende des Gewehrlaufs wirklich etwas mit dem Zielen zu tun hat. Sie strahlte. Fast glaubte sie Sam, wenn er darauf bestand, dass sie es war, die den Erpel getroffen hatte, nachdem sie beide abgedrückt hatten. Sie saß am Ufer des schilfreichen Sees und fand Ruhe bei Frau Clarks ausführlichen Bemerkungen über nichts. Das braune Zwielicht wirkte ruhig. Hinter ihnen lag schwarzer Sumpf. Die gepflügten Felder rochen frisch. Der See spiegelte wie Granat und Silber. Die Stimmen der Männer, die auf den letzten Flug warteten, standen klar in der klaren Luft. »Ziel links«, sang Kennicott in langgezogenem Ruf. Drei Enten fielen in einer Fluglinie ein. Die Gewehre knallten und eine Ente flatterte. Die Männer trieben ihr leichtes Boot auf den glatten See hinaus, verschwanden hinter dem Schilf. Ihre fröhlichen Stimmen und das leise Spritzen und Knarren der Ruder drang aus der Dunkelheit zu Carola. Vom Himmel glitt ein blinkendes Flugzeug zu einem fremden Hafen hinunter. Es entschwand. Der See wurde zu weißem Marmor. Und Kennicott rief, »Na, alte Dame, wie steht's mit dem Heimfahren? Das Essen wird ausgezeichnet schmecken, hm?« »Ich will mit Ethel hinten sitzen«, sagte sie am Wagen. Es war das erste Mal, dass sie Frau Clark bei ihrem Vornamen nannte. Das erste Mal, dass sie sich willentlich nach hinten gesetzt hatte. Eine Frau der Hauptstraße. Sie blickte über die ruhig daliegenden Felder im Westen und sah das noch unerschlossene Gebiet der Rocky Mountains, Alaska, ein Land, das sich zu beispielloser Größe erheben würde, wenn andere Weltmächte alt und müde geworden wären. Aber vorher, das wusste sie, würden noch hunderte Generationen Carolas sich erheben und untergehen, ohne Staatsbegräbnis und Hymnen, das langweilige, aber unvermeidliche Trauerspiel des Kampfes gegen die Trägheit. »Wollen wir nicht morgen Abend zusammen ins Kino gehen?« »Schrecklich aufregend, der Film«, fragte Ethel Clark. »Nun gut, ich hatte zwar vor, ein neu erschienenes Buch zu lesen, aber einverstanden«, sagte Carola. »Es ist mir über«, sagte Carola seufzend zu Kennicott. »Ich habe daran gedacht, einen alljährlichen Gemeinschaftstag einzurichten, an dem die ganze Stadt ihre Fäden vergessen und sich amüsieren, ein großes Picknick veranstalten und tanzen sollte. Aber Bert Tybee, warum habt ihr denn den zum Bürgermeister gewählt? Hat mir meine Idee gestohlen. Er will den Gemeinschaftstag, aber er will, dass ein Politiker eine Ansprache hält. Gerade so etwas Geschraubtes wollte ich vermeiden. Er hat Weida gefragt und die hat natürlich zugestimmt.« Kennicott dachte darüber nach, während er die Uhr aufzog und während sie hinaufging. »Ja, es muss dich natürlich ärgern, dass Bert dazwischen kommt«, sagte er liebenswürdig. »Wirst du dich über diese Gemeinschaftssache aufregen? Kriegst du es nie satt, dich zu ärgern und rumzuexperimentieren?« »Ich habe noch gar nicht angefangen. Schau her.« Sie führte ihn an die Tür des Kinderzimmers und zeigte auf den braunen Wuschelkopf ihrer Tochter. Siehst du das dort auf dem Kissen? Weißt du, was das ist? Das ist eine Bombe, die alle Selbstzufriedenheit in die Luft sprengen soll. Wenn ihr Tories klug wärt, würdet ihr nicht die Anarchisten einsperren. Ihr würdet alle diese Kinder einsperren, solange sie noch im Gitterbettchen schlafen. Denkt doch nur, was das Kind sehen und tun wird, bevor es im Jahr 2000 stirbt. Sie wird vielleicht eine Industrieunion der ganzen Welt, vielleicht Flugzeuge sehen, die zum Mars fliegen. Ja, so eine Veränderungen sind ja sicher ganz gut, gähnte Kennicott. Sie saß auf der Kante seines Bettes, während er in seiner Kommode nach einem Kragen jagte, der dort sein musste und durchaus nicht dort sein wollte. Mit mir wird es schon weitergehen. Und ich bin glücklich. Aber dieser Gemeinschaftstag zeigt mir, wie ich ganz unterlegen bin. Der verdammte Kragen ist sicher für immer weg, brummte Kennicott. Dann sagte er lauter, ja, du wirst wohl... Ich habe nicht ganz verstanden, was du gesagt hast, Kind. Sie klopfte seine Kissen zurecht, deckte das Bett auf und reflektierte dabei laut. Aber in einem habe ich gesiegt. Ich habe nie meine Niederlagen zu entschuldigen gesucht, indem ich mich über meine Bestrebungen lustig gemacht oder so getan habe, als ob ich über sie hinausgewachsen wäre. Ich gebe nicht zu, dass die Hauptstraße so schön ist, wie sie sein sollte. Ich gebe nicht zu, dass Gopher Prairie großartiger oder vornehmer ist als Europa. Ich gebe nicht zu, dass Geschirrwaschen für alle Frauen genug ist. Und habe vielleicht nicht den guten Kampf gekämpft, aber ich bin meinem Glauben treu geblieben. Freilich, klar bist du, sagte Kennicott. Na, gute Nacht. Ich hab so eine Ahnung, als ob's morgen schneien würde. Muss dran denken, ziemlich bald die Winterfenster einzusetzen. Sag mal, hast du gesehen, ob das Mädchen den Schraubenzieher zurückgelegt hat?